einigermaßen zu verstehen. Okay. Also wie immer vorab, es ist nicht notwendig, dass sich jeder den Vortrag bis zu Ende anhört und dann erst anfängt, wenn ihm was unklar ist, nachzufragen. Es ist wie immer jederzeit drin, wenn einer meint, es wäre was unklar. Wenn einer anderer Ansicht ist und meint, ich würde hier Unsinn erzählen, dass er sofort einsteigt in die Debatte, das äußert und das, wir führen das Thema dann halt debattenmäßig weiter. Das ist manchmal sowieso viel interessanter, als wenn ich hier nur einen runter erzähle. Also immer wenn ihr meint, es wäre was unklar zu ergänzen oder zu korrigieren, bitte einsteigen. Unser Thema heute, die Hartz-Reformen, vor allem die schöne mit der Nummer 4 und die Bewegung, sagen wir mal großzügig, die es dagegen gegeben hat, die Montagsdemos. Es ist so, dass von den ganzen Sozialreformen, die es im Laufe der Legislaturperiode dieser SPD-Regierung gegeben hat, jetzt ausgerechnet die letzte das besonders Schlimme gewesen sein soll, die angeblich das fast zum Überlaufen gebracht hat. Auf der Demo hieß das, jetzt reicht's, Hartz IV muss weg und Schröder soll gehen. Und zwar, weil er eine falsche oder unsoziale Politik macht, neoliberal wäre und was der Schlagworte mehr sind. Und dann müsste man schon mal die Frage stellen, ob falsche und unsoziale Politik die richtige Charakterisierung der Sache ist und die richtige Opposition gegen die Berliner Reformen. Falsche Politik, von welchem Standpunkt eigentlich aus? Und was soll da unsozial heißen? Gut, der Ausgangspunkt ist nicht zu bestreiten. Die Reform und nicht zuletzt Hartz IV stürzt viel ins Elend. Und zwar durchaus noch tiefer, als sie bisher drinstecken. Nun sagt aber der Schröder dazu, seine Politik sei alternativlos. Und sie sei vor allem auch sozial, weil er auf etwas verweist in seinen Argumenten, was hierzulande schon längst durchgesetzt ist. Sozial ist nämlich nur, was Arbeit schafft. Und der Hammer ist, auf den Montagsdemos, überall wo ich sie mitgekriegt habe, von Stuttgart bis Berlin, stimmen die meisten Plakate diesem Standpunkt vom Schröder eigentlich zu. Da wird nämlich im Allgemeinen gefordert, der Schröder solle Arbeit schaffen, anstatt Arbeitslose zu bestrafen. Er soll lieber dafür sorgen, dass es mehr Arbeitsplätze gibt, anstatt nur Kürzungen beim Sozialen durchzuführen. Da kommt man glatt auf die Idee, im Ziel sind sich die Politik und die Demonstranten gar nicht so weit entfernt. Es schaut fast so aus, als wäre es eher ein Streit um den richtigen Weg, wie das hohe Gut Arbeit in Deutschland endlich wieder vermehrt werden kann. Und genau von diesem Ausgangspunkt will ich mich mit dem Punkt, die Menschen brauchen Arbeit, vorab ein wenig beschäftigen. Also zum Nachvollziehen sind eigentlich drei Abschnitte. Erstens, was ist eigentlich los in der Gesellschaft, wo Arbeit so etwas Absurdes wie ein Bedürfnis wird? Zweitens, was hat es sich eigentlich auf sich mit den Reformen Hartz I bis IV, namentlich mit IV? Und drittens, zum Schluss, will ich mich noch ein wenig mit den Protesten beschäftigen, die da stattgefunden haben. Und in denen ich von vorn bis hinten leider, leider nur falsche Erklärungen und falsche Opposition entdeckt habe. Fangen wir an mit dem ersten Punkt. Es ist was ziemlich Absurdes, dass hierzulande der Ruf nach Arbeit umgeht. dass hierzulande die Not beklagt wird, überhaupt eine Arbeit zu bekommen. Das zeugt von einem für die Arbeit brauchen, für die Lohnabhängigen, von einem sehr schädlichen Irrsinn, der viel weiter reicht als nur das, was vorhin im Protest angesprochen war. Ein Irrsinn, der sehr viel weiter reicht als zu einer schlechten Politik oder einer unfähigen Regierung. Dieser Ruf nach Arbeit zeugt aber leider auch von noch was anderem, dass dieser Irrsinn von den Betroffenen akzeptiert ist. Akzeptiert als weiter nicht mehr zu hinterfragende Grundlage ihrer ökonomischen Existenz. Den Irrsinn will ich vorab ein wenig aufdröseln, das kann uns dann vielleicht später, wenn wir uns die Reformen und den Protest näher anschauen, ein wenig weiterhelfen. Irrsinn Nummer 1. Das Bedürfnis nach Arbeit. Die Menschen brauchen Arbeit, hört man überall. Muss ich ehrlich sagen, ich brauche keine. Arbeit ist doch kein Bedürfnis. Einfach Arbeit für sich genommen. Sondern die ist vielmehr der notwendige Aufwand, der getrieben werden muss, um Bedürfnisse, die man hat, vom Essen über Trinken, vom Klavierspielen bis zu sonst was, Wohnen und so weiter, um Bedürfnisse, die man hat, zu befriedigen. Um also das Zeug zu produzieren, das notwendig ist für die Bedürfnisbefriedigung. Und von dem Standpunkt aus ist doch jeder froh, wenn die Arbeit, die dafür notwendig ist, erledigt ist. Und es ist eigentlich jeder froh darüber, wenn der Zeitaufwand, der dafür nötig ist, möglichst reduziert wird. Keiner sagt, eine elektrische Bohrmaschine ist eine ziemlich bescheuerte Erfindung, weil da fehlt mir nachher die Arbeit beim Schrauben. Und das verrät etwas. Es ist offensichtlich in der Gesellschaft hier ein wenig seltsam. Leute können die für ihren Lebensunterhalt notwendige Arbeit nicht verrichten, ohne dass es Unternehmer gibt, die überhaupt dafür sorgen, dass in dieser Gesellschaft Arbeit stattfindet. Und das liegt schlicht und einfach daran, dass der Normalmensch von der Verfügung über Produktionsmittel, die er braucht, um mit seiner Arbeit das notwendige Zeug herzustellen, ausgeschlossen ist. Die ganzen Produktionsmittel liegen eben als Eigentum vor und nur wenn einer dieser Eigentümer ein Interesse daran hat, Arbeit verrichten zu lassen, kommt der Normalmensch, der eigentumslos ist, in den Genuss von Arbeit. Schöner Genuss. Die andere Seite ist aber, dass die Leute, dass jeder Mensch in jeder Gesellschaft Arbeit geleistet werden muss, um an die notwendigen Mittel der Bedürfnisse zu kommen, ist für das, was immer so schön unsere Wirtschaft heißt, noch lang kein Argument, diese Arbeit auch stattfinden zu lassen. Die lassen nämlich aus einem ganz anderen Grund arbeiten und das weiß auch jeder. Und man kriegt das, wenn man es noch nicht weiß, an allen und Ecken und Enden von Christiansen im Fernsehen bis zu Reportagen im Südwestrundfunk erzählt. Arbeiten lassen Eigentümer dann und nur dann, wenn das Arbeiten lassen von Leuten dazu dient, dass Gewinn produziert wird. Dass also die ganz banale Sache stattfindet in der kapitalistischen Wirtschaft, aus einer vorgeschossenen Geldsumme wird eine größere. Und nur dann, wenn das stattfindet, findet auch Arbeit statt. Und nur dann werden auch die Güter produziert, die die Leute nachher für ihre Bedürfnisse brauchen. Der alte Karl Marx hat es ganz simpel ausgedrückt mal. Mehr Arbeit ist hierzulande die Bedingung der notwendigen Arbeit. Also nur dann, wenn der, der arbeitet für den Unternehmer, mehr arbeitet, also mehr Wert produziert, als er selbst kostet, findet Arbeit überhaupt statt. Und gleich hier, nur deshalb gibt es die eigentlich von einer vernünftigen Gesellschaft aus absurde Kategorie des Arbeitslosen. Es ist nämlich eine Figur, dessen Lebensunterhalt, dessen Ernährung daran geknüpft ist, dass er arbeitet, dass er aber in einer kapitalistischen Gesellschaft lebt, die seine Arbeit einfach nicht braucht. Der Irrsinn geht so weiter, dass das hohe Gut Arbeit in diesem System also umso eher zustande kommt, je weniger der Arbeiter, der sie verrichtet, davon hat. Sein Grund, arbeiten zu gehen, der Grund des Lohnarbeiters, in die Arbeit zu latschen, sein Grund, Arbeit zu wollen und zu suchen, das ist der Lohn, von dem er dann leben muss. Sein einziges Mittel, an die Güter seiner Bedürfnisse zu kommen, ist die Geldsumme, die er von seiner Arbeit, von seinem, wie er so schön heißt, Arbeitgeber bekommt. Und genau dieser Grund, warum er arbeiten geht, sein Lohn, ist gleichzeitig, und das wird überall im Moment offen ausgeplaudert, ein einziges Hindernis für seine Beschäftigung. Überall kann man heutzutage hören, wenn die Leute so viel kosten, kann man sie nicht beschäftigen. Je weniger sie kosten, desto besser könnte man sie angeblich beschäftigen. Das spricht nur eins aus, dass der Grund, warum die Leute arbeiten gehen, dass sie einen Lohn brauchen, von dem sie leben können, fürs Kapital ein einziges Ärgernis ist, bis hin zum Beschäftigungshindernis. Und genau das ist es, wenn schon wieder derselbe, der alte Marx, das ist es, was er mit seinem antagonistischen Gegensatz der Klasseninteressen meint. Arbeit zu brauchen im Kapitalismus heißt nichts anderes, als erpresst zu werden und der Erpressung auch noch zuzustimmen. Dieser paradoxe Ruf nach Arbeit, der hat etwa folgende Bedeutung. Gebt mir bitte eine Gelegenheit, einen Unternehmer oder Aktionäre oder in welcher Gestalt sie auch immer auftreten, gebt mir eine Gelegenheit, die reich zu machen, sonst kann ich nicht überleben. Weil Schröder und Co. so felsenfest sich darauf verlassen, dass dieser Irrsinn hierzulande als ökonomische Vernunft unseres ach so schönen marktwirtschaftlichen Systems akzeptiert wird, scheuen Sie sich heutzutage auch nicht mehr, diesen, wie es Marx nennt, Antagonismus, diesen Widerspruch auszusprechen. Früher haben das mal Marxisten gemacht. Und zwar in der Absicht, die Leute gegen diese Scheißexistenz aufzubringen. Heute stellt sich der Kanzler hin und erläutert den Leuten, dass sich ihr Interesse an Lohn, also ihr Lebensunterhalt und das Kapitalinteresse einfach nicht mehr vertragen. Der sagt allerdings nicht, dass daraus logischerweise ein wenig Aufstand zu folgen hätte, sondern der sagt dazu nur, dass deshalb die, die von Lohn leben müssen, ein wenig mehr verzichten müssen. Das war die erste Abteilung Irrsinn, der Ruf nach Arbeit, was da unterstellt ist. Zweite Abteilung Irrsinn. Man fragt sich ja, warum ist das eigentlich so, dass, wenn Arbeit schon nur unter der Bedingung stattfindet, dass das Kapital damit Gewinne macht? Und auch das habe ich nicht erfunden, auch das könnt ihr jeden Tag in der Zeitung lesen und im Fernsehen und Rundfunk hören. Nur wenn die Unternehmen Gewinne machen, gibt es Arbeitsplätze, also Arbeit. Also wenn es schon so ist, dass nur unter dieser Bedingung Arbeit stattfindet und dass die Leute, die sonst nichts haben, dringend auf die Arbeit angewiesen sind, weil sie ihren scheiß Lohn brauchen. Wenn also Arbeit das entscheidende Mittel zum Gewinne machen ist, warum beuten sie dann eigentlich nicht die Bevölkerung bis zum letzten Mann aus? Warum gibt es denn da so viele Arbeitslose? Die Sache hat auch schon ein alter Ökonom namens Marx erklärt. Es ist wahr, Arbeit als Mittel des Reichtums führt dazu, dass das Interesse des Kapitals an rentabler Arbeit tatsächlich riesig ist. Bloß die Schranke, innerhalb derer die Benutzung von Arbeitern innerhalb dieses Systems wirklich rentabel ist, die zieht das Kapital selbst immer enger. Der Irrsinn liegt an dem Widerspruch, den ich vorhin geschildert habe. Auf der einen Seite ist Arbeit das Mittel, um Wert und damit Profit und Gewinne zu produzieren. Gleichzeitig ist sie aber, insofern sie Lohn kostet, im Preis, der für sie gezahlt werden muss, eine Kost, die den Gewinn schmälert. Deshalb das Bestreben der Firmen, die Arbeit so gut wie möglich auszunutzen, Kosten zu senken. Auch das kann man jeden Tag in der Zeitung lesen. Den Leuten also so wenig wie möglich zu bezahlen. Zweitens aber auch so wenig wie möglich, die man bezahlen muss, zu beschäftigen und sie gleichzeitig dabei so ergiebig wie möglich auszunutzen. Und um das hinzukriegen, also die Kosten bei der Produktion ständig zu senken, unternimmt das Kapital alles, um die Produktivität der Arbeit zu steigern. Das nennt sich dann Rationalisierung. Die beschäftigten Arbeiter sollen, und das tun sie dann auch, pro Stunde oder pro Tag für die gleiche Lohnsumme immer mehr Produkte produzieren, gewinnträchtige Produkte natürlich, und immer weniger Lohn soll der Firma ein stets wachsendes Warenkapital liefern. Die Kostensenkung wird überall als der Auftrag der Unternehmer ausgeplaudert. Heutzutage soweit mit dem Globalisierungsargument. Nicht, dass den Proleten schlecht geht, nein, dass der Standort Deutschland ganz schlecht aussehen würde, wenn man den Unternehmern nicht alles erlauben würde, ständig die Kosten zu senken. Und zwar aus einem einzigen Grund: Mit diesem ständig vergrößerten Warenquantum müssen die ihren Reibach machen. Das hat zur Voraussetzung, dass sie das verkaufen. Keiner kommt an irgendeinen Drum, Lebensmittel, an irgendetwas zur Befriedigung seiner Bedürfnisse, ob es ein Auto ist oder ein Harzer Roller, dran, ohne zu bezahlen. Und kein Kapital gibt es her, ohne Geld dafür einzustreichen, weil das Versilbern der Warenmasse das Mittel ist, mit den produzierten Waren ihren Geldvorschuss zu vermehren. Je mehr sie rationalisieren, desto mehr Stücke muss jeder einzelne Kapitalist auf dem Markt absetzen, um überhaupt noch rentabel zu produzieren. Je größer der Kapitalvorschuss, je mehr die eingerichtete Produktivität hergibt, desto größer muss die Stückzahl sein, dass sich der Kapitalvorschuss fürs Kapital lohnt. Weshalb zum Beispiel Opel die rentabelste Produktion einrichten kann, die es je gegeben hat im Automobilbau. Und da gibt es so etwas, was die BWL Break-Even-Point nennt. Wenn Sie auf diesen Produktionsstraßen nicht eine bestimmte Anzahl Autos pro Tag produzieren und verkaufen, rentiert sich der ganze Scheiß überhaupt nicht mehr. Mitgeteilt wird einem das, oh, die haben große Probleme, weil ihre Produktionsanlagen nur zu 65% ausgenutzt sind. Und das machen sie alle. Und jeder versucht mit den gesenkten Kosten über den Marktpreis die Konkurrenten aus dem Markt zu verdrängen, um sich selber diesen Marktanteil zur Realisierung seines Profits einzuverleiben. Das Mittel dafür habe ich genannt. Das Mittel dazu ist, die Produktion immer weiter zu rationalisieren, bis hin zu revolutionieren, um mit immer weniger bezahlter Arbeit immer größere Stückzahlen zu produzieren, mit geringeren Kosten, mit denen man dann die Konkurrenten aus dem Markt drängen kann. Das Mittel ist, Lohnkosten pro Produkt zu sparen. Das ist der erste Hinweis auf Irrsinn 2. Das Mittel, produktiver zu arbeiten, also gesellschaftlich gesehen, immer weniger Arbeitsaufwand zu brauchen, um seine notwendigen Lebensmittel zu produzieren, ist im Kapitalismus zugleich das Mittel, die Produzenten, die Arbeiter, immer weiter von diesen zu trennen. Zu trennen heißt, das Stück Lohn, was in jeder einzelnen Ware steckt, wird im Vergleich zum Warenpreis immer kleiner. Also der Anteil, den Sie vom gesellschaftlichen Reichtum kriegen, wird im Vergleich zu seiner Masse immer weniger. Derselbe Prozess, der die Gesellschaft gebrauchswertmäßig, also in Gestalt von den Gütern, die man so zum Leben braucht, immer reicher macht, der eigentlich, wenn es vernünftig wäre, die Beschaffung von Konsumartikeln immer leichter machen würde, die dazu notwendige Arbeit immer kürzer machen würde, der führt zur Verarmung der Arbeiter, die den Reichtum schaffen, teils relativ über ihren Lohn und zu immer größerem Maße absolut, indem sie gar nicht mehr beschäftigt werden, also als Arbeitslose gar keinen Lohn für ihren Lebensunterhalt mehr beziehen. Das ist der Irrsinn 2. Arbeitslosigkeit ist die zu diesem System gehörige Form, in der die Senkung der notwendigen Arbeit erscheint. Es ist die kapitalistische Form der Arbeitszeitverkürzung. Diejenigen, deren Arbeit nicht mehr gebraucht wird, stürzt diese Arbeitszeitverkürzung ins Elend, weil sie als Eigentumslose ihren Lebensunterhalt nur dann sich beschaffen können, wenn sie fürs Kapital arbeiten dürfen. Bei den anderen, die weiter beschäftigt werden, bleibt die Überarbeit, die ständig steigende Anstrengung der Arbeit und die Last der Arbeit steigt sogar wieder, wenn die Rationalisierung mal durchgesetzt ist. Und eins ist klar, die, die immer mehr arbeiten müssen, immer härter arbeiten müssen. Man braucht sich ja nur mal anschauen, wenn sie 50 sind. Es ist kein Zufall, dass von denen fast keiner mehr in den Betrieben ist. Also die, die sich in der Arbeit ruinieren und die, die arbeitslos sind und nichts mehr zum Leben haben, können sich in diesem saudummen System jedenfalls die Arbeit nicht teilen. Das liegt nur daran, dass sie als Kost definiert ist. Aber noch nicht alles. Es gibt noch einen Irrsinn 3. Nicht nur, weil die Einsparung von Arbeit das Mittel des Kapitals ist, seine Lohnstückkosten zu senken und sich dadurch den Preiskampf auf dem Markt leisten zu können. Das heißt, ständig die Preise senken und dennoch Gewinne machen. Nicht nur deshalb reduzieren sie mit der notwendigen Arbeit, die in der Gesellschaft noch existiert, und damit mit der bezahlten Arbeit für ein Produkt, ja lustigerweise auch noch den produzierten Wert, auf den es ihnen aber sehr ankommt. Weil die Senkung der notwendigen Arbeit ihr Mittel zur privaten Aneignung des produzierten Werts ist, reduzieren sie doch platt den Einsatz der Quelle dieses Reichtums, nämlich der Arbeit, und vermindern damit auch tatsächlich den in einem Land tatsächlich geschaffenen Neuwert, der den Profit hergeben soll. Damit verwirklichen sie die Absurdität, dass der kapitalistische Reichtum sein Maß auf der einen Seite in der aufgewendeten Arbeit hat und eben nicht im Umfang der nützlichen Dinge, die dabei zustande kommen. Während der Umfang dieser nützlichen Dinge, der Gebrauchswerte, wächst wie verrückt und gerade dadurch sinkt der kapitalistische Reichtum, auf den es ankommt. Nämlich der, der sich in nichts anderem ausdrückt als im Wachstum von Geldgrößen. Auch das kriegen zuallererst die entlassenen Arbeitskräfte zu spüren, für die es bei allem Überfluss, den die Gesellschaft hervorbringt. Ich höre immer diesen saudummen Spruch in einem der reichsten Länder der Welt. Also die bei allem Überfluss, den es hier gibt, keine Lebensmittel mehr kriegen. Sie, die Arbeitslosen, sie sind ja quasi die Personifizierung der Arbeit, die eingespart wurde. Während Anstrengung und Mühe für die Produktion des materiellen Reichtums unwichtiger werden, des materiellen, jetzt meine ich die Güter, die man so zum Leben braucht, also während dafür die Arbeit immer unwichtiger wird, wird der Lebensunterhalt der Arbeitsleute bleibend und ständig mehr vom Quantum geleisteter Arbeit abhängig gemacht. Und das kriegen dann auch die noch Beschäftigten zu spüren, die materiell gesehen immer mehr fürs Kapital leisten, ohne dass der Geldbetrag, den die Unternehmer von der immer nützlich werdenderen Arbeit einsacken, entsprechend wachsen würde. Deswegen werden die Ansprüche an die Arbeitsleistung, die die Leute in den Betrieben zu bringen haben, niemals geringer, ganz im Gegenteil. Je weniger Arbeit gebraucht wird, desto mehr paart sich das weniger Arbeit brauchen mit Ansprüchen an Leistung und, wie es heutzutage ist, mit Kürzung an den Lohnfronten. Ein Punkt davon sind die periodischen Krisen, aber über die will ich mich nicht heute weiter auslassen. Der zweite Punkt ist, dass es der Staat merkt an sinkenden Einnahmen. Um das nochmal klar zu machen, will ich auf einen Punkt verweisen, der kam Zum Beispiel in dieser Diskussionsrunde mit der Christiansen, da war am letzten Sonntag war das, ging es mal wieder um Arbeitszeitverlängerungen und die Deutschen verdienen zu viel und lauter so ein Scheiß. Da hat einer gemeint, diesen Standpunkt, die Leute, die arbeiten, müssen verzichten, damit deutsche Betriebe wieder Gewinne machen. Hat gemeint, das könnte er kontern mit einem Hinweis, dass zum Beispiel bei VW die Arbeitskosten nur noch, ich glaube, er hat gesagt, 8% der Gesamtkosten ausmachen. Sozusagen, ja, an den 8% kann es doch wirklich nicht hängen. Das klingt von den Zahlen her erstmal plausibel. Nach dem Motto, soll es doch an den 92% sparen, da haben sie doch viel größeres Einsparvolumen als an diesen Scheiß 8. Kommt ja wirklich erstmal etwas komisch vor, dass an diesen 8% alles hängen soll. Überleben der Firma, blühende Standortes, Konkurrenzfähigkeit Europas zu den USA. Alles soll daran hängen, ich komme später noch drauf. Standort Deutschland ist ja immer das Thema. Und jetzt macht euch nichts vor. Wenn ihr nochmal genau überlegt, was ich gerade vorhin ausgeführt habe, über die Art und Weise, wie im Kapitalismus Arbeit genutzt wird und was sie ist, sind es genau diese 8%. Diese 8% der Gesamtkosten kaufen die Arbeit ein, mit denen der Wert produziert wird, mit dem nachher das Kapital vermehrt werden soll. Diese Arbeit soll das Wachstum produzieren. Wenn ihr es euch mal so rum überlegt, wird schlagend klar, warum die Unternehmer so wepsig sind. Eine ständig steigende Kapitalmasse soll mit immer weniger Arbeit ständig vermehrt werden. Da muss das Verhältnis von dem, was die Arbeit kostet, zu dem, was sie an Wert produziert, gigantisch gesteigert werden, dass das überhaupt klappt. Und mit jedem Punkt, wo sie die Steigerung bewerkstelligen, die Unternehmer, wird die Wertmasse, mit denen sie überhaupt ihren Profit realisieren können, kleiner. Es ist also ein sehr eigentümlicher Widerspruch auch im Kapitalismus selber fürs Geld. Die Arbeit als Quelle des Reichtums wird immer weiter reduziert von der Konkurrenz her. Und gleichzeitig soll sie eine ständig wachsende Kapitalmasse vergrößern. Da braucht es wirklich keinen Mensch wundern, wenn plötzlich alle sagen, das Wachstum klappt nicht, das Wachstum klappt nicht. Hier gleich vorweg ein Argument, wie es auf den Montagsdemos kam. In jeder Stadt konnte man hören, Reichtum ist genug da. Und da denken die solche Demonstranten, die mit der Parole unterwegs sind, daran, man gibt es in der Gesellschaft einen Haufen Kohle. Nicht, man, was gibt es hier einen Haufen Schweizer Käse und Autos. Bei Reichtum denken die immer Geld. Und da gucken sie an die Börsen. Da stellen sie fest, dass in Daimler-Chrysler ist notiert mit so und so vielen Milliarden. Die machen allein einen Gewinn von 3 Milliarden im Jahr und so weiter. Immer an diese Geldgrößen denken die Demonstranten. Und sagen, da ist doch gigantisch viel da, das wäre doch Geld genug, um ein paar Arme etwas besser durchfüttern zu können, als es jetzt passieren soll. Nach dem, was ich jetzt erzählt habe, ist die Wahrheit ein wenig andersrum. Die Leute müssen nicht ständig ärmer werden, weil kein Reichtum da ist oder zu wenig. Die Leute müssen nicht ständig mehr arbeiten und weniger Geld kriegen, weil der Reichtum zu knapp ist, wie ja manche von der Regierung behaupten, weil das Wachstum nicht geht. Sondern die Ansprüche an Armut und Arbeitsverausgabung, die sind da und blamieren sich manchmal sogar, weil zu viel Reichtum da ist. Bei Opel zum Beispiel. Da haben sie in Europa eine ganze Reihe flotter Automobilfabriken aufgebaut. Ich gehe schon lange in meine alte Schabbelkiste gegen einen neuen Vectra austauschen. Geht nicht, Kohle brauchst dafür. Die Autos werden nicht deshalb nicht weiter produziert, weil keiner uns brauchen wird. Sondern weil die Leute das Geld nicht in der Tasche haben, um das zu kaufen. Es wird also mit dem Reichtum nicht so umgegangen, dass gesagt wird, okay, jetzt produzieren wir mal in den flotten Fabriken, bis die Menschheit sagt, jetzt hört mal auf, man kann die dauernden Autos nicht mehr sehen. Zwei kann ich doch sowieso nicht fahren. Sondern wenn sich Auto produzieren zum Geld machen, nicht mehr rentiert, dann wird Reichtum sogar vernichtet. Da werden Betriebe stillgemacht, da werden Produktionsanlagen zugemacht, damit sich der Rest wieder rentiert. Nicht damit genug Autos da sind, sondern damit wieder jedes Auto, was auf den Markt kommt, sich als Geldvermehrungsmaschine bewährt und die Proleten, die in den Fabriken arbeiten, können deshalb nicht sagen, na, heute haben wir 80.000 produziert, jetzt hören wir aber mal auf, machen wir nächste Woche weiter. Kaum passiert das, ist das eine Infragestellung des Geschäfts. Und alle Welt sagt, dass die Masse Reichtum, das heißt nichts anderes als der Anspruch auf Profit, vom Staat ausgedrückt auf Wachstum des vorgeschossenen Geldreichtums, immer schwieriger hinzukriegen ist, mit dieser immer weniger angewandten Arbeit. Dass also der ständig wachsende Reichtum in der Masse, die er hat, weil er so groß ist, es notwendig macht, wenn er weiter wachsen soll, dass die Leute, die ihn produzieren, dabei kräftig verarmt werden. Von wegen, Reichtum ist genug da. Das ist eindeutig zu viel. Zu viel von dem, was er für Wirkung hat auf die Leute, die ihn schaffen müssen, weil sie von ihrer Arbeit leben müssen. Gut, das war die Einleitung zum Irrsinn des Reichtums und der Lohnarbeit in dieser Gesellschaft. Das waren ja eigentlich heftige Einwände. Auch erlaubt. Diese Definition, dass aller Reichtum aus der Arbeit kommt, leuchtet mir zwar irgendwo so mit einer bäuerlichen Natur ein, so von nichts kommt nichts, aber ich höre sehr oft Einwände, dass da irgendwelche Finanzanträge und selbst vermehrtes Geld und sonstige Verbindungen, wo es gäbe. Mir fällt aber da irgendwie nie so richtig der Grund ein, warum. Kann ich schon, das ist eigentlich nicht sehr schwierig. Gerade wenn es die Abteilung ist, das Geld vermehrt sich ja von selber. Jeder weiß, wenn er ein Sparkonto anlegt, das soll noch der beschissenste Ertrag sein, das gibt, kriegt er immerhin so um die 2%. Jedes Jahr wird das Geld 2% mehr. Da frage ich mich bloß, wenn das so wäre, du hast ja nicht zufällig perpetuum mobile gesagt. Warum haben dann die Idioten von GM in den letzten 10 Jahren Geld in den scheiß Opel gesteckt? Hättest du einfach ihr perpetuum mobile laufen lassen sollen. Ohne Risiko kann Arbeiter beschäftigen, kann eine Nachfrage suchen. Einfach, es vermehrt sich von selber. Kann wohl nicht ganz die Wahrheit sein. Wie vermehrt sich denn ein Geld? Indem die Banken zum Beispiel denen, die das Geld vermehren, zu ihrem wirklichen Beruf machen. Nämlich insofern, dass sie sagen, das Geld benutze ich, um durch das Anleihen irgendeiner Produktion durch Anwendung von Arbeit daraus mehr zu machen. Wenn die Banken einem sowas zutrauen, dann kriegt er genau dafür das Geld. Und der zahlt dafür, dass er von der Bank das Geld kriegt, einen Zins. Wo hat er den Zins her, den er nachher zahlt? Den muss er produzieren mit seinem Werk. Er muss also einen Überschuss produzieren, der für ihn einen Profit abwirft und gleichzeitig den Zins für die Bank. Genauso bei den Aktien. Wenn er welche findet, die sagen, ich beteilige mich an deinem Unternehmen über eine Aktie, dann muss er ihm versprechen, dass er jedes Jahr auf seiner Aktie sowas wie einen Zins kriegt, nämlich eine Dividende. Und in dem Ausmaß, wie er das erwarten kann oder sogar in wachsendem Maße erwarten kann, zahlt er für die Aktie Geld. Also alles das, was das Geld scheinbar von selber hackt, ist die notwendige Voraussetzung dafür, dass tatsächlich welche hingegangen sind und haben das Geld benutzt, um auf der einen Seite Produktionsmittel zu kaufen, auch noch Grund und Boden vielleicht, und Arbeiter, die sich dort daran beschäftigen und die dafür sorgen, dass aus dem vorgeschossenen Geld tatsächlich mehr wird. Passiert das nicht, ist mit der Geldvermehrung ganz schön schnell Sense. Das hat sich zum Beispiel bemerkbar gemacht vor 2 Jahren an einer Bankenkrise in der Republik, wo die Vermehrung des Reichtums über die Arbeit, die Geldvermehrung über die produktive Anwendung von Lohnarbeit und Kapital an vielen Ecken nicht mehr so richtig geklappt hat und deshalb die Kredite nicht bedient werden konnten. Ja, die nicht bedient werden, sind dann futsch. Erstmal notleidend, dann werden sie gestrichen. Und da ist das Geschäft vom Banksystem, das Zinsgeschäft, schlagartig im Eimer. Weil das Geld von sich aus nämlich gar nichts hackt. Also, das sind lauter Abfallprodukte oder vielmehr Methoden, wie sich unterschiedliche Fraktionen, die Eigentum besitzen, an dem bedienen, was die Arbeit an Reichtum in der Gesellschaft schafft. Und die meisten großen Betriebe sind sowieso immer mehrere dabei, die von dem wachsenden Reichtum einsacken. Einmal das Unternehmen selber, zweitens seine Aktionäre, drittens die Banken, die das Unternehmen mit Kredit versorgen, dass es seine Konkurrenzfähigkeit und damit die Ausbeutung immer auf neuestem Stand hält. Alle kriegen eine Portion des Resultats der Ausbeutung ab. Und wenn die nicht mehr klappt, ist auch das Geld als Zinstragendes, also als Finanzkapital, ziemlich im Eimer. Übrigens beim Handelskapital genau dasselbe, Karstadt. Kriegen ablosen Teil davon ab. Reicht dir das oder? Das geben sie übrigens auch in der Öffentlichkeit immer implizite zu. Nämlich in lauter so Sprüchen, wenn sie beklagen, dass was in diesem Finanzsektor nicht geklappt hat. Das soll es vor, jetzt ist schon 6, 7 Jahre her, als diese gigantischen Aktienkurse waren, als sie dann geplatzt waren, als da ein halber Börsencrash stattgefunden hatte, haben noch alle Schlaumeier, die VWLer waren, gesagt, das konnte ja nicht anders sein, das war ja eine Blase, eine Finanzblase. Vorher hat es gar nicht gesagt, als sie hochgegangen sind. Aber später, als es gekracht hat, ist ihnen aufgefallen, dass natürlich die an der Börse diese Börsennotizen aufblähen, die Spekulation, die diese gigantischen Werte hochgepustet hat, wirklich in dem Sinne aufgeblasen hat, dass die total davon abhängt, wie viel Vermehrung an Reichtum in der Gesellschaft mit der Produktion tatsächlich stattfindet. Und wenn sich herausstellt, die Ansprüche an Gewinnen, die mit diesen aufgeblasenen Kursen in die Welt gesetzt sind, das können die paar Millionen beschäftigte Proleten mit ihrer Arbeit ihr Lebtag nicht herbringen, dann macht es puff. Dann ist die Blase kaputt. Aber 3 Tage später behaupten wieder dieselben VWLer, nur der Wert kommt aus allem, aus der Arbeit genauso wie aus dem Kapital, aus dem Geld, aus dem Boden und wahrscheinlich zum Schluss noch aus ihren Köpfen. Aber das sind lauter so Beweise, dass sie dann, wenn die sagen, das ist doch nur eine Blase, dass sie darauf verweisen, dass die kapitalistisch angewandte Arbeit letztendlich der einzige Garant dafür ist, dass der Scheiß als Wert sich erhält, weil er vermehrt wird. Okay, gibt es noch was dazu? Kein VWLer da? Okay, gehen wir zum zweiten Teil, die Reform. Also es gibt so 2 Hauptpunkte bei den Kritikern zu diesen ganzen Hartz-Reformen. Erstens, das ist Verarmung per Gesetz. Zweitens, Hartz IV schafft keine Arbeitsplätze. Die Sorte Kritik ist nicht nur verkehrt, sondern die hat bereits ziemlich viel akzeptiert von dem, was hierzulande läuft und was mit den Leuten angestellt wird. Schauen wir das erste an. Verarmung per Gesetz. Oder können auch gleich beide machen. Hartz schafft keine Arbeitsplätze. Wenn wir die beiden Dinge einfach für sich betrachten, können wir bei beiden sagen, stimmt. Wo soll denn das sonst sein, das Gesetz, das die Leute in die Armut schmeißt, als Verarmung per Gesetz? Hartz IV schafft keine Arbeitsplätze. Ja, wie soll das denn Arbeitsplätze schaffen? Das ist doch kein Kapital, oder? Jetzt sind aber beide Sätze nicht so gemeint. Sondern die sind ja vorwurfsvoll gemeint. Die sind also so gemeint, dass es das, was sie aussagen, dass das eigentlich nicht sein sollte. Es ist also immer die Aussage, und diese beiden Sachen dürften doch nicht sein. Das ist also der Idealismus, dass die Betreuung der Menschen, die auf Arbeit angewiesen ist, und ihre Versorgung mit Arbeit eine Aufgabe der Politik sei. Das ist ein folgenschwerer Irrtum. Es trägt sich vor als Einspruch gegen die Verarmung. Der Sache nach nimmt er den Einspruch aber gleich zurück. Schafft keine Arbeitsplätze, sollte aber so sein. Dann heißt der Einspruch nur noch, tja, wenn die Verarmung mit einer Perspektive auf Arbeit verknüpft wäre, dann könnten wir sie ja schon in Ordnung finden. Und das ist schon, also ich sage jetzt einfach mal rotzfrech, ein sautummer Standpunkt. Was macht man da eigentlich? Dieses Argument hat den Haken, dass ausgerechnet der Verzicht auf den Nutzen, den das Arbeiten den Leuten doch bringen soll, dass sie nämlich halbwegs ihren Lebensunterhalt damit bestreiten können, halbwegs mit zurechtkommen, dass der Nutzen zurückgenommen wird und das als Mittel betrachtet wird, Arbeit zu kriegen, anstatt den Nutzen davon. Das ist inzwischen dermaßen durchgesetzt in dieser Republik, dass es das dann natürlich nicht nur bei den Hartz-Demos gibt, sondern auch bei jeder Betriebsauseinandersetzung. Wir werden uns irgendwann hier mal nochmal darüber unterhalten, was jetzt modernerweise ansonsten in den Betrieben eingerissen ist. Die modernen Zeiten heißen nämlich überall mehr Arbeiten und weniger Lohn. Bei Opel die ganze Belegschaft, bei VW die Belegschaft, bei Karstadt, alle haben sie dieses scheiß Angebot. Wir verzichten auf den Nutzen der Arbeit, nämlich dass wir halbwegs davon leben können, wenn ihr uns dafür bloß weiter beschäftigt. Und statt mal zu sagen, wenn sie uns nichts nutzt, machen wir sie auch nicht. Also, es geht wieder auf die Einleitung. Arbeit fordern ist was Paradoxes. Es ist halt so, dass nur rentable Arbeit zählt. Also Arbeit, die sich für das Kapital lohnt. Und die muss man nicht fordern, weil die will das Kapital ja. Und die, die es nicht will, die Arbeit, die es nicht will, weil sie sich nicht lohnt, die bezahlt das Kapital auch nicht. Also, an der Stelle schon wieder zurückverweisen auf meine einleitenden drei Irrsinnsdinger. Dass dennoch Arbeit von den Leuten gefordert wird, zeugt vom Wahnsinn, vom Irrsinn dieses Systems. Zweitens, was aber gleichzeitig diese Kritik schon alles akzeptiert hat. Arbeit gilt als Bedürfnis. Irrsinn 1 von vorhin. Es zeigt, dass das, was in unserer Gesellschaft angeblich doch Motor für alles und allen Fortschritt ist, der Gewinn, die Rendite, absolut feindlich gegen den Bedarf der Leute steht. Weil er, der Gewinn, der Profit, der einzige Zweck ist dieser schönen Marktwirtschaft, ist er halt auch, dass die Bedingung dafür, dass Arbeit stattfindet. Also an der Stelle ist nicht Forderung nach Arbeit und nicht Kritik angebracht, dass gefälligst die Politik die Leute mit Arbeit zu versorgen hat, sondern da ist Kritik des Systems angebracht, das Elend produziert. Und es ist keine Kritik angebracht, die eine mangelhafte Verwaltung des Elends sich zum Gegenstand macht. Das ist nämlich die Hauptkritik an Hartz IV. Jetzt schauen wir uns, damit das halbwegs klar wird, mal an, was eigentlich mit der Politik da los ist, was mit Hartz IV oder den ganzen Hartz-Reformen eigentlich so angeleiert ist. Also von der Politik wird behauptet, Hartz IV hat den Zweck, Arbeitsplätze zu schaffen oder Wiedereingliederung in Arbeit, wie es also schön heißt. Den Begriff fordern und fördern, diese kleine Schweinerei hat wohl jeder schon gehört. Und die Kritiker behaupten, es sei doch sowieso bloße Leistungskürzung. Also erstmal, Hartz IV als bloße Leistungskürzung, als gesetzliche Verarmung. Mal gleich mal feststellen, Verarmung ist kein Patent des Dr. Hartz, obwohl er es auch in seiner Fabrik VW selber praktisch betreibt. In Sachen Verarmung hat der Kapitalismus sowieso die allerbesten Referenzen. 6 Millionen bis 8 Millionen, manche sagen 14 Millionen schon, Arbeitslose sind nicht ein Produkt dieser Reformen von Hartz I bis Hartz IV, sondern die sind ein Produkt von 40 Jahren Wachstum im Kapitalismus. Wie das geht? Rationalisierung als Prinzip habe ich vorhin angesprochen. Heute kommt noch ein wenig Krise dazu. Weil Armut notwendigerweise zum Kapitalismus dazugehört, hat es diesen Sozialstaat gegeben, von dem der Schröder sagt, Hartz IV wäre seine Rettung. Und viele der Demonstranten rennen auch durch die Gegend und sagen, Sozialstaat ist der ganze Witz und dass der geht, sieht man daran, dass es ihn gegeben hat. Und wir wollen damit glatt behaupten, Sozialstaat wäre ein furchtbarer Segen für die von ihm Betroffenen. Da geben sie glatt dem alten Hängematt-Argument recht. Gucken wir uns mal an, was er ist und wodurch er notwendig wird. Also, Sozialstaat war noch nie was anderes als die Betreuung und die Brauchbarerhaltung des Elends in der Gesellschaft für die Geschäftswelt. Und zwar nicht darüber, dass die irgendwas geschenkt gekriegt haben, sondern darüber, dass die Beschäftigten was genommen gekriegt haben. Es gab früher Arbeitslosengeld, ganz früher mal in Höhe von 67% des Lohns, dann runtergeschraubt bis auf 60. Zeitlich befristet, früher 2 Jahre, bei Älteren sogar bis zu 4, bei über 50-Jährigen. Und in der Zeit sollen die Leute sich gefälligst wieder eingliedern, also einen neuen Job suchen. Und da haben sie in den letzten Jahren die Zumutbarkeitsregeln immer weiter runtergesetzt, bis dahin, dass heutzutage, wenn einer arbeitslos wird, fast jeden Scheiß machen muss. Aber das mal nebenbei. Was hat der Staat da eingerichtet? Der alte Sozialstaat wurde eingerichtet von dem Punkt aus, dass das Kapital im Prinzip die Arbeiter der Gesellschaft braucht. Und zwar deshalb, weil die es schließlich sind, die den Reichtum produzieren, der diese Geldvermehrungsmaschinerie am Laufen hält. Kapital braucht seine Arbeiter zur Produktion seines Gewinns. Dass das nicht immer gleichmäßig läuft, dass also der Punkt, den ich vorhin geschildert habe, in der Konkurrenz um Marktanteile ständig mal Leute rausfliegen, ist absolut unterstellt. Es ist also das unterstellt, was ich vorhin gesagt habe. Wer sich gerade nicht lohnt fürs Kapital, kriegt auch kein Geld. Bloß wenn das Geschäft mal wieder flotter läuft, wenn wieder zusätzliche Leute gebraucht werden, wo sind sie denn dann? Da trifft der Staat auf die harte Wahrheit, wer sich fürs Kapital nicht lohnt, kriegt nichts zum Überleben. Da fehlen doch glatt am Ende der Krise die Überlebenden. Und wenn sie überlebt haben, sind sie in einem Zustand, der sie auch nicht gerade furchtbar brauchbar macht. Aber der Staat sagt, das organisiere ich. Auch nicht ganz freiwillig, weil da er sich den Standpunkt, dass er sich dem anbequemt hat, hat schon zur Voraussetzung gehabt, dass Lohnarbeiter gesagt haben, unter diesen Voraussetzungen machen wir die Lohnarbeiter so nicht weiter, haben Aufstände gemacht und so fort. Gut, Geschichte der Arbeiterbewegung wollen wir hier nicht drin rummachen. Jedenfalls hat der Staat gesagt, dann ist es meine Aufgabe, das zu organisieren, dass der Umstand, dass das Kapital öfters mal einen Haufen Leute rausschmeißt, die aber dann irgendwann später wieder gebraucht werden können, dass die dann auch da sind. Weil der Lohn, weil er so knapp ist, die saudumme Eigenschaft hat, dass der, der bloß von Lohn leben muss, überhaupt nicht in der Lage ist, sich so viel aufzusparen, dass er mal 1-2 Jahre ohne Arbeit leben kann. Das geht einfach nicht. Also hat er gesagt, er organisiert das, was der Marx Reservearmee genannt hat. Leute, die gerade vom Kapital nicht gebraucht werden, sollen sich brauchbar halten und fit halten für die Tage, wo sie wieder gebraucht werden. Dass er das organisiert, hieß nicht, dass er das zahlt. Dann hat er gesagt, dann ziehe ich allen Beschäftigten was von ihrem Lohn ab, das in eine große Kasse kommt, aus dem dann die bezahlt werden, die gerade keine Arbeit haben. Dieses Ding kennt heute jeder als Lohnnebenkosten. Da fällt nicht nur die Arbeitslosenversicherung drunter, sondern auch andere sogenannte Wechselfälle des Lebens, die der Prolet aus eigenen Kräften nie überleben könnte. Nämlich krank werden und alt werden. Aber das mit dem Arbeitslosengeld hat er genau nach derselben Tour geregelt. Er zieht allen was vom Lohn ab, der sowieso knapp ist, damit die, die gerade keinen kriegen, brauchbar und fit gehalten werden, um später, wenn sie wieder gebraucht werden, einzusteigen. Also, Arbeitslose kriegen dann erst einmal Mittel für eine reduzierte Reproduktion von sich selber als Arbeiter, eben als das Mittel des Kapitals, inklusive manchmal noch ein paar zusätzlicher Qualifikationen, dass sie für andere Anforderungen des Kapitals tauglich bleiben. Und von dem Punkt ist Zweck und Mittel auch schon deutlich geschieden. Da war noch nie die Versorgung der Opfer des Kapitalismus, der Arbeitslosen, der Zweck der Übung. Sondern da war ihre zur Verfügunghaltung fürs Kapital Zweck der Übung. Weshalb diese in Anführungszeichen Versorgung auch immer einherging mit einem ordentlichen Druck auf die Empfänger dieser Gelder, fälligst jede Möglichkeit zu nutzen, wo ein Kapitalist sie eventuell brauchen könnte. Und der Druck wurde in den letzten Jahren ständig gesteigert. Zumutbarkeitsregelungen und so weiter. Der Witz ist bloß, dieser Druck hat früher so wenig wie heute Arbeitsplätze geschaffen. Du kannst noch so viel Druck machen, wenn ein Kapitalist diese Arbeitslosen nicht beschäftigen, wenn keiner die beschäftigen will, dann hilft ihm der Druck gar nichts. Das Resultat war, wenn es in diesen 2 Jahren nicht geschafft wurde, von irgendeinem wieder benutzt zu werden, dann ging es die Rolltreppe nach unten. Aber kontrolliert. Da gab es immerhin noch eine ganze Zeit lang Arbeitslosenhilfe. Die hat sich immer noch bemessen an dem, was der Mensch in seinem Beruf mal verdient hatte. Also hat seinen Maßstab darin gesucht, worin eigentlich die Brauchbarkeit fürs Kapital dieses Menschen mal bestanden hat. In der Berechnung, diese solche Brauchbarkeit aufrechtzuerhalten, ist dann später, wenn es aufwärts geht, wieder Mittel für die Brauchbarkeit von der Figur fürs Kapital. Das war der Punkt, warum das an Lohn geknüpft war. Es war also auch mit der Arbeitslosenhilfe eben bloß die Hälfte des alten Lohns. Das Bereithalten der Leute für den Arbeitsmarkt, für das Bedürfnis des Kapitals. Gut, da gab es bei der Hilfe auch schon so ein paar Kriterien der Bedürftigkeit. Da haben sich also nicht gescheut, auch da schon beim Lebenspartner zu gucken, ob man dem was abholen kann und so weiter, um dadurch die Ausgaben zu kürzen. Aber im Prinzip war das der Maßstab, der wird erhalten als brauchbarer Bestandteil des Kapitals, damit er da wieder eingegliedert werden kann. Alles schön auch im Drehbuch vom alten Marx, ne? Da war der Standpunkt des Staates, diese Leute sind der flüssige Teil der Reservearmee. Reservearmee heißt, im Moment vom Kapital nicht beschäftigt, stehen aber als Reserve bereit, wenn das Kapital mehr Leute beschäftigen will. Also bei denen ist quasi die Beschäftigung durchs Kapital unterbrochen, durch eine Phase der Nichtbeschäftigung. Kommen Sie runter in die Arbeitslosenhilfe, ist es ein wenig umgekehrt. Das sind Leute, die sind eigentlich weitgehend nicht beschäftigt, aber diese Nichtbeschäftigung wird immer mal wieder unterbrochen durch Phasen, wo das Kapital sie dann doch beschäftigen will. Das war diese Scheidung Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe oder Definition von sogenannten Langzeitarbeitslosen. Darunter hat es schon immer so einen Bodensatz gegeben. Die Sozialhilfeempfänger. Die waren schon immer aufs absolute Existenzminimum reduziert. Da war nie die Berechnung anstellt, dass die in den Arbeitsmarkt wieder eingegliedert werden. Oder sagen wir nicht Markt, sondern in Arbeit. Dass die jemals wieder von einem Kapitalisten beschäftigt werden. Oder wenn, dann nur absolut zufällig. Also, da hat der Staat gesagt, der minimalste Aufwand, die Figuren wenigstens als Bestandteil seines Staatsvolkes knapp am Verhungern vorbei zu erhalten, ohne Einkommen und ohne ökonomische Berechnung. Jetzt soll das Kapital genau über die Mechanismen, die ich vorhin gesagt habe, immer mehr bezahlte Arbeit einsparen, als Mittel sich am Markt durchzusetzen. Ständige Steigerung der Arbeitsproduktivität, immer weniger bezahlte Arbeit dafür brauchen. Resultat des Wachstums des Reichtums und nicht des Nichtgelingens von Wachstum. Das hat dazu geführt, dass Leute, die davon betroffen wurden, immer mehr geworden sind. Dass also immer mehr Leute arbeitslos wurden und immer mehr das auch nicht vorübergehend. Das, was früher der geringe Bestandteil an Sockelarbeitslosigkeit hieß, das hat heutzutage gigantische Dimensionen, die gehen in ein paar Millionen. Das heißt, dass immer weniger Leute, die tatsächlich eine Lohnarbeit haben, dass bei immer weniger Leuten ein Geld abgezogen werden kann und immer mehr als kriegen müssten. Dass das die Kassen strapaziert, ist nun wahrlich kein Wunder. Und wenn man so machen will, das war die Klage über die Lohnnebenkosten, dann wird das, was abgezogen werden muss, beim Lohn immer mehr. Was partiell dazu geführt hat, dass fürs Kapital tatsächlich die Lohnkosten ein wenig stiegen. Jetzt will man sie aber gerade senken. Also gibt es einen politischen Beschluss. Und der lautet, nicht die Marktwirtschaft, die diesen Fahrstuhl nach unten mit immer mehr Ausgemusterten anfüllt, ist ein Skandal, sondern ein Skandal ist eigentlich die Armut, sind die armen Leute, weil sie mit ihrer Kost, mit dem, was für sie aufzuwenden ist, die Wirtschaft behindern. Das war der Entschluss zur Reformagenda der Regierung. Quasi eine Selbstkritik der Politik. Wir haben eine Armutsverwaltung ins Leben gesetzt, nach dem Zweiten Weltkrieg, eigentlich schon seit Bismarck, die doch glatt davon ausgeht, dass der Staat das so organisieren kann, dass die Leute für ihre dauernde Benutzung bereit und instand gehalten werden. Und hat damit glatt dafür gesorgt, dass immer steigendere Kosten auf die Wirtschaft zukommen und das Wachstum behindern. Eine Neuorganisation des Elends in der Gesellschaft war damit für die Politik das Reformziel. Eine Verbilligung des Elends auf allen Stufen dieses Fahrstuhls nach unten. Gehen wir es mal schnell durch. Da gab es erst Hartz I. Das war noch fast in der Tradition, wie sie bis dahin schon alle möglichen Reformen gemacht haben. Hauptsächlich Senkung des Arbeitslosengeldes, Befristung auf ein Jahr, die Zumutbarkeit, welche Arbeit einer machen muss, egal was er vorher gemacht hat, schrankenlos. Also mit den Punkten, dass auch ein ausgebildeter Ingenieur auf die Baustelle zum Sandschippen geschickt werden kann und so weiter. Dann Jobcenter als Vermittlungsdruck. 6 Wochen Knecht bei irgendeiner Personalserviceagentur und so weiter. Dann kam Hartz II. Da haben es die Minijobs und die IAGs in die Welt gerufen. Da haben sie so getan, als einer, der als Lohnarbeiter keine Beschäftigung findet, ja bloß eine gute Idee haben müsste und mit 600 Euro Startgeld vom Arbeitslosenamt dann plötzlich Kapitalist werden könnte. Heute haben sie festgestellt, es hat ein paar Finde gegeben, die haben, weil die so furchtbar angegeben haben, wie formlos das alles passiert, haben einfach mal behauptet, sie machen sowas bloß um ihre Krankenkasse und so weiter vom Arbeitslosenamt bezahlt zu kriegen. Dabei hatten sie niemals wirklich vor, tatsächlich Kapitalist zu werden. Also wird das deswegen eingeschränkt. Der größte Hammer waren die Ich-AGs. Da hat die Politik glatt entdeckt. Es gibt Leute, die verrichten alle möglichen Arbeiten in dieser Gesellschaft, die überhaupt keine regulären Arbeitsplätze sind, von denen man eigentlich auch überhaupt nicht leben kann. Das sind die, die putzen gehen, das sind die, die anderen Leuten den Garten machen, alle möglichen Schwarzarbeitsvarianten, Sachen, die auch vom Kapital zum Teil benutzt werden, so Ausladetätigkeiten und Großmärkten und was es da alles für ein Firlefanz gibt. Lauter Sachen, wo eigentlich die Wermutbrüder sich ihren Wermut, ihre 5 Mark für den Wermut früher verdient haben. Oder die Ehefrauen von Arbeitern, die wegen 2 Kindern nicht in den Job gehen können, trotzdem genötigt, was dazu zu verdienen. Halt als Putzfrau nachmittags nochmal irgendwo hingehen und so weiter. Das hat der Staat da entdeckt als Mittel. Denen kann man doch auch Sozialkosten abziehen. Hat also ein Gesetz gemacht, dass dieser Scheiß als Minijob anzumelden ist, dass da ein Pauschbetrag an Sozialabgaben abziehbar ist und so weiter. Hat also glatt getan, dass bestimmte Jobs, die nie im Leben drauf berechnet waren und sind, dass einer auch bloß viertels davon leben kann, so behandelt werden, als wären sie sowas wie ein Arbeitsplatz, halt mit der schönen Vorsilbe Mini. Dann haben sie mit Hartz III ihre große Vermittlungsoffensive aufgemacht. Und haben gleich dazu gesagt, dass eine Vermittlungsoffensive Anstrengungen eines Arbeitsamtes oder freiberuflicher Vermittler Arbeitsplätze schafft. Das erzählen wir zwar am laufenden Meter, aber glauben Sie mir das ja selber nicht. Haben ganz schnell festgestellt, dass Hartz I bis III die Sorge um diese Unterschicht und Elend, die sie damit zurecht organisieren haben, überhaupt nicht überflüssig macht, sondern dass das gerade so bleibt, wie es ist. Weil nämlich alle diese Hartz I bis III Dinger nie im Leben dazu führen, dass mehr Leute in Arbeit kommen. Allenfalls, dass man das ein oder andere Elendsbeschäftigungsprogramm in Arbeit umdefiniert. Dass das also allenfalls dazu führt, dass noch ein bisschen mehr Ausschuss da unten landet. Und dass man das also alles radikal neu ordnen muss, das war der Entschluss, dann Hartz IV anzuleiern. Unter Hartz IV sind dann alle zusammengefasst, die so der große Rest der Unbrauchbaren sind. Das sind die, die beim Wachstum des Kapitals, beim wachsenden Reichtum in dieser Gesellschaft, als Opfer dieses Wachstums hinten runtergefallen sind, wie gesagt, weil das Kapital immer weniger Leute beschäftigt, und die bei aller Anstrengung zur Vermittlung und bei allem, was sie den Leuten zumuten, einfach keinen Arbeitsplatz mehr kriegen. Und jetzt hat die Politik gesagt, jetzt machen wir einen radikalen Schnitt. Da gibt es eine Scheidung, die geht nicht mehr an den Arbeitsplätzen, sondern die geht an den Leuten entlang. Wir machen einen Schnitt in erwerbsfähig und nicht erwerbsfähig. Und der sieht etwas anders aus, als er früher aussah. Erwerbsfähig war nämlich früher einer, wenn er den normalen Anforderungen eines Arbeitsplatzes auszusetzen war, also auch eingeschränkt. Aber es war immer vorausgesetzt, dass der den Normalarbeitstag, also eine Normalbeschäftigung, die Voraussetzung für einen Lohn ist, dass man halbwegs davon leben kann, dass einer das noch aushalten kann, gesundheitlich und so weiter. Das war früher die Definition von erwerbsfähig. Alles andere war aussortiert, gar nicht erwerbsfähig. Da waren übrigens auch Mütter aussortiert mit 2 Kindern, weil die wegen der Kinder keine 8 Stunden arbeiten gehen können. Eingeschränkt erwerbsfähig. Mit Hartz IV haben sie gesagt, erwerbsfähig ist, wer 3 Stunden am Tag arbeiten kann. Da merkt er, hier haben sie eine schöne Trennung installiert. Der ist dann zwar erwerbsfähig per Gesetz, aber dieser Erwerb, zu dem er fähig erklärt wird, ist nie im Leben einer, von dem er leben kann. Von Und 3 Stunden Arbeit am Tag kannst du schlichterdings unmöglich leben, selbst wenn sie gut bezahlt ist. Es sei denn, du bist ganz hoch angesiedelt. Unternehmensberater gibt es ja schon, die von 3 Stunden flott leben können. Sie gehen also hin und sagen, jeder, der länger als ein Jahr arbeitslos ist, kriegt ab sofort keine Arbeitslosenhilfe mehr, sondern er wird in eine neue Schublade gesteckt. Und in der sind alle drin, die früher Arbeitslosenhilfebezieher waren und die früher Sozialhilfebezieher waren. Und in dieser Schublade muss jetzt neu sortiert werden. Die Arbeitslosenhilfeempfänger waren schon früher erwerbsfähig. Unter den Sozialhilfeempfängern finden sich plötzlich wieder welche, die bisher erwerbsunfähig waren und jetzt plötzlich wieder erwerbsfähig sind. Weil in ihrer Bescheinigung nämlich drinsteht, die kann nicht länger als 4 Stunden. Zack, kann sie heutzutage 4 Stunden, also länger als 3. Diese neue Sorte, Armutssortiererei, wird jetzt angesiedelt in einem ganz neuen Sektor. Zu denen wird gesagt, die kriegen das, was früher Sozialhilfe war. Alle. Ob sie vorher Arbeitslosenhilfeempfänger waren oder Sozialhilfeempfänger. Das absolute Minimum der Existenz. Die Voraussetzung dafür, dass sie das kriegen, ist die Bedürftigkeit. Und das heißt, ganz radikal, alles, was die Leute so irgendwie noch zur Verfügung haben, an Ersparnissen, an vielleicht sogar die vielgepriesene Altersvorsorge und so weiter, ist erstmal aufzufuttern, bevor sie vom Staat überhaupt eine Mark kriegen. Und dazu wird den Leuten gesagt, ja, auf Arbeitsplatz ist eure Behandlung eigentlich gar nicht ausgerichtet. Alles das, was früher mit Arbeitslosenhilfeempfängern gemacht wurde, das Instandhalten für einen Job, eventuell Qualifikationen und so weiter, ist hier nicht mehr das Thema. Nicht mehr, dass ihr halbwegs zivilisiert euch weiterhin bewerben könnt. Doch wir haben Arbeitslosenhilfebezieher früher ein wenig mehr Geld gekriegt. Das ist alles nicht mehr Thema. Aber was mit euch veranstaltet wird, ist fordern und fördern. Wie sieht das aus? Fördern heißt, sie werden gezwiebelt, jede Sorte Arbeit anzunehmen, die es überhaupt gibt. Sozialhilfeempfänger, vorherige wie Arbeitslosenhilfeempfänger. Was die Arbeitsagentur, die dann für sie zuständig ist, irgendwo einen Job findet, ob es jetzt Minijob ist, ob es Papier aus dem Wald räumen ist, ob es das, was früher Wermutbrüder gemacht haben, schnell in der Früh beim Großmarkt aushelfen oder bei der Lagerrevision mal 3 Stunden Kisten schleppen, lauter so ein Zeug, ist inzwischen alles die Arbeit für diese Sorte Leute. Und das wird ihnen per gesetzlichem Zwang aufgemacht. Und das muss auch so sein. Weil normalerweise geht einer arbeiten durchaus aufgrund einer eigenen Berechnung. Er geht nämlich nur arbeiten, weil er gefälligst die Mittel für seinen Lebensunterhalt dafür haben will. Warum soll einer arbeiten gehen, wenn er von dem, was er dafür kriegt, überhaupt nicht leben kann? Also kriegt er diese Arbeitspflicht per Gesetz aufgemacht, weil seine Berechnung in dieser Neudefinition der Armut sowieso vom Tisch ist. Der hat keine mehr anzustellen. Und das sieht man daran, findet die Arbeitsagentur von diesen saudummen Jobs welche, dann muss er hingehen, sonst kriegt er gar nichts mehr zum Leben oder so weit abgezogen, dass es wirklich ans Hungern geht. Das Geld, was er dabei verdient, das darf er ganze 15% behalten. Das heißt, arbeiten gehen ist für die Leute ganz neu vom Elend her definiert. Ihre Existenz bleibt eine Elendsexistenz und die Arbeit dient nicht mehr dazu, sich wegen Elend zu ersparen oder weniger Elend zu haben, sondern das Arbeiten gehen von denen dient nur noch zu einem. Die Belastung, die das Elend für den Staat darstellt, zu reduzieren. Das, was sie für ihre Arbeit kriegen, geht nämlich hauptsächlich an den Staat. In dieselbe Rubrik fällt das hinterhergeschobene, furchtbar intelligente neue Produkt, ein Eurojob. Ist Ihnen glatt eingefallen? Es gibt wahrscheinlich ziemlich wenige Gelegenheiten, wo die Leute so diese 3 Stunden Arbeitsfähigkeit für irgendeinen Interessent austoben dürfen. Und dass man 4 Millionen Altbezieher, also Arbeitslosengeld 2 Bezieher, alle zu Putzfrauen macht, gibt es auch keinen Bedarf, weil die Leute haben so wenig Geld, dass sie sich putzen lassen, sowieso kaum leisten können, und die Reichen, die es gibt, haben sowieso schon längst ihre Minijob-Putzfrau. Also müssen wir uns was einfallen lassen, wie wir die eventuell doch noch anderweitig benutzen, um dem Staat Geld zu sparen. Da fiel denen glatt ein, dass es jede Menge soziale Dienste gibt, für die der Staat sowieso kein Geld ausgeben will, dass die Zivis, die man bisher sehr preisgünstig dafür einsetzt hat, ständig abnehmen, weil das Einziehen bei der Bundeswehr inzwischen ein wenig unwahrscheinlich ist. Also haben sie gesagt, schafft lauter neue Jobs für die ALG-2-Bezieher und da kriegen sie symbolische Geld dafür. 1 Euro in der Stunde und das wird korrekterweise auch noch Aufwandsentschädigung genannt. Weil sie bei diesen Sorten 1-Euro-Jobs mit dem, was sie kriegen, an Grundversorgung sich noch nicht einmal die Straßenbahn hin und her leisten können und das zusätzliche Klamottenwaschen, was nachher notwendig wird. Also, es ist eine ziemlich große Armee für arbeitsfähig erklärter, zunehmend verelendeter Gestalten, der in Bezug auf die Arbeit gar nicht mehr der früher normale Arbeitsplatz ist. Also, arbeiten für Lohneinkommen, für sein Leben halbwegs mitfristen können, sondern als staatlich verwaltete Elendsfiguren, denen Arbeit gegenüber nur noch sowas wie staatlich organisierte Zwangsarbeit ist. Die alle möglichen Jobs machen müssen, um die Kosten, die ihr Elend dem Staat immer noch verursacht, zu reduzieren. Also, es ist eine Neudefinition der staatlich verwalteten Armut im Unterschied zum alten Sozialstaat. Es ist nicht mehr länger eine Überbrückungsleistung für zeitweilig nicht Gebrauchte, was ich vorhin dargestellt habe, was Arbeitslosengeld und Hilfe mal war, sondern es ist das Abschreibeprogramm für Leute, wo das Kapital entschieden hat, die brauchen wir einfach nicht mehr. Dass das einfach entschieden hat, das Kapital, stellt der Staat schlicht und einfach daran fest, dass sie 1 Jahr lang von keinem mehr genommen wurden. Diese Unbrauchbaren, diese Abgeschriebenen, für die macht der Staat ein neues Zwangsregime der Elendsverwaltung auf und kreiert somit einen ganz neuen Typus an Armut. Das ist früher nur in der Gestalt der Sozialhilfeempfänger gegeben hat, wo vor 30 Jahren noch jeder, der einer war, den Ruch des Asozialen hatte. Das organisiert der Staat inzwischen als eine ziemlich normale Lebensperspektive dieser Republik. Diese definitiv überflüssigen sind also ein neues Souterrain-Untergeschoss der gesellschaftlichen Armut, dem Regime des Arbeitszwangs unterworfen. Und das ist aber nicht nur alles. Die sind gleichzeitig dennoch ein staatlich organisiertes Reservoir an Leuten, die unter Umständen durchaus auch dazu dienen, auch die Beschäftigten in ihrer Existenz und in ihrer Person Druck aufzuüben, dass auch die billiger werden. Wie sie es in ihrer Existenz tun, konnte man jetzt an den Argumenten mitkriegen, die bei den Opel-Auseinandersetzungen zu hören waren. Es ist damit das verwirklicht, was früher Wirtschaftswissenschaftler, diese menschenfreundlichen Figuren, so oft angeklagt haben. Es gibt viel zu wenig Druck auf Leute, jede Arbeit zu machen und auf Lohn zu verzichten. Bei Opel konnte man das studieren. Die Aussicht, aus dem Job rauszufliegen und in diesen Aufzug nach unten einzusteigen, der in dieser neuen Elendsexistenz endet, bringt schon einen Haufen Leute dazu, zu sagen, bevor mir das passiert, bin ich mit allem einverstanden. Und sie sind auch manchmal ad personam brauchbar, indem manches Unternehmen seine Arbeitsplätze neu sortiert. Anfänge haben sie ja vorher schon gemacht, mit Vorformen von diesem Ding. 624 Markgesetz und die ganzen komischen Vorläufer. Es ist in vielen Einzelhandelsbetrieben inzwischen üblich, Schlecker und so menschenfreundliche Dinger, pro Filiale höchstens noch 2 normale Arbeitsplätze zu haben und den Rest mit Stunden- und Tagelöhnern zu organisieren, weil es billiger kommt. Also auch hier sorgen Sie ad personam manchmal dafür, dass Sie Mittel sind der Lohndrückerei der Beschäftigten, wie es der gute alte Marx schon als Funktion der Reservearmee vor 150 Jahren geschrieben hat. Also, insgesamt also eine Armut neuen Typs. Es ist nicht nur einfach weniger als vorher. Hier wird die Mannschaft umsortiert. Hier werden Leute aussortiert, hier werden Leute abgeschrieben. Hier wird eine neue staatliche Zwangsverwaltung von einem neuen Typ Elend aufgemacht. Die kriegen einen Kampf aufgezwungen ums pure Überleben als den neuen Beruf von Erwerbslosen. Sie kriegen auf der einen Seite mitgeteilt, ein regulärer Erwerb, das was früher Lohnarbeit, ein Arbeitsplatz, für die Leute halt so schlecht wie es war, halt das immer noch war. Diese Sorte Erwerbsleben ist für sie nicht mehr vorgesehen. Es ist eine organisierte Elendsökonomie mitten im Überfluss einer Gesellschaft, wo der Reichtum schon so groß ist, dass sein Wachstum durch ihn selber gefährdet ist. Er ist bestückt mit Gestalten, die fürs Wachstum nicht mehr gebraucht werden und die von Staats wegen den Standpunkt aufgemacht wird. Eigentum habt ihr keins, von dem ihr überleben kann. Benutzen will euch keiner für einen Lohn, von dem man schlecht leben kann. Also schaut zu, wie ihr an Geld kommt. Ich fördere euch dabei, indem ich aufsammle, was es an Mistbeschäftigungsmöglichkeiten, an Scheißjobs, an Tagelöhnereien, an stundenweiser Beschäftigung, an Putzfrauen- und Kehrwochenbeschäftigungsscheiße gibt und sage, das ist euer Chance. Und fordere euch auf, euch genau dort drin zurechtzufinden. Bei den Amis gibt es für solche Existenten schon lange einen Begriff. Der ist aufschlussreich über das, was der Kapitalismus ist, nicht nur bei denen. Die heißen nämlich Working Poor. Das sind Leute, die dauernd eine Arbeit nachrennen müssen, die ständig unterwegs sind, irgendetwas zu finden, ein paar Kröten zu verdienen. Manchmal in so ähnlichem Zeug, wie es Hartz II aufmacht, also so mehr die 1-Euro-Jobs-Gelegenheiten bei Kommunen und so weiter, aber manchmal auch so die richtigen dreckigen Tagelöhner-Jobs bei irgendwelchen Kapitalisten. Und wo dieser Beschäftigung vollkommen ohne jede Aussicht ist, aus dem absoluten Elend an nur zeitweise und stückweise rauszukommen. Working Poor ist insofern noch ein bisschen ehrlicher als das, was die mit Hartz aufmachen, als der Ami das überhaupt nicht groß scheidet von der normalen Arbeiterexistenz. Außer darin, dass die halt das Glück haben müssen, 3 bis 4 Jobs zu finden, wo ein normaler Arbeitsplatz mit einem Job für dasselbe Elend langt. Gut, so viel zu dem, was der Staat den Leuten mit Hartz IV aufgemacht hat. So zu Nachfragen, Einwände, Zusätze. Gut, dann gehen wir zum Kritiker, zu dem, was auf den Hartz-Demos so alles als Parole erwogen war. Das ist einer der Generaleinwände von fast allen Teilnehmern dieser Montagsdemos. Das Ganze wäre unsozial. Was ist jetzt daran eigentlich unsozial? Sozial heißt ja gesellschaftlich. Man muss also offenbar einen Einwand, den man hat, schon so anbringen, dass er nicht sagt, das ist Schweinerei, das darf man Leuten nicht antun. Sondern man muss es mindestens schon in der Form anbringen, dass was Höheres geschädigt ist, nämlich die Gesellschaft überhaupt. Mindestens ein allgemein gebilligter Wert muss von einer Maßnahme der Politik negativ betroffen sein, damit man sich zu einer Kritik aufschwingen darf. Entsprechend ist der Inhalt dessen, was sozial sein soll. Immer wenn es darauf geht, was das Unsoziale ist, was sozialer wäre, kommt bei denen nicht vor, ja, schafft mal die Armut ab. Das wäre ein Ding. Das wäre nämlich eine Kritik der Quelle der Armut. Dann müsstest du hingehen und sagen, weg mit der Lohnarbeit. Wenn sie mit dem Sozial ankommen, dann ist ihr Maßstab immer das, was es vorher gegeben hat. Das ist immer die Erinnerung an den alten Sozialstaat. Der ist also die Brauchbarerhaltung der Leute für die Quelle des Armuts, also für die Lohnarbeit. Der ganze Witz. Und da kommen sie glatt drauf, dass das Elend ja nicht scheiße für die Leute ist, sondern dass Elend tatsächlich unbrauchbar ist fürs Geschäft. Da kommen so Sachen wie, wie soll die Wirtschaft wieder wachsen, wenn die Kaufkraft immer weiter geschmälert wird? Es fällt ihnen glatt ein, dass die Elendsgestalten, wenn sie also sonst nichts mehr gut sind, wenigstens dort so gut sein sollten, die vielen schönen Waren, die mit immer weniger Leuten produziert werden, wenigstens zu versilbern. Der Staat macht es zur Konsequenz und sagt, unbrauchbar fürs Geschäft, kann nur eins der Konsequenz haben, Runterstreichung der Kosten für die Elendsbewahrung, für die Elendsverwaltung. und Runterstreichen der Aufbewahrungskosten. Und das ist die wirkliche Logik des Sozialen und nicht unsozial. Und wer es noch nicht mitkriegt hat, darum habe ich den ganzen Mist über den alten Sozialstaat erzählt. Den zu loben, der wäre doch eine Verhinderung von Armut gewesen, ist erstens eine Lüge. Der hat nämlich überhaupt keine Armut verhindert, sondern hat die Armut in brauchbare Bahnen gelenkt, für das, wie damals das Kapital zur Mehrheit der Leute gestanden war. Und je weniger ihre Brauchbarkeit eine relativ plausible Perspektive war, desto näher sind die auch dem Elend gerückt, bis sie dann letztlich in dem Keller gelandet sind, wo sie jetzt ziemlich schnell hingesteckt werden. Nämlich im Keller der Sozialhilfeempfängerei. Weshalb die Kommunen schon vor 10 Jahren geklagt haben, dass ihnen die scheiß Sozialhilfeempfänger die Kassen leerräumen. Also, der Vorwurf unsozial. Der kriegt immer das Kunststück fertig. Die, in Klammer, sozialen Unverschämtheiten von gestern an den harten neuen Maßstäben als Wohltaten auszugeben. Und das dann als doch bitteschön eine Pflicht der Regierung aufzumachen, weil man doch gesehen hat, dass es früher ging. Aber die Lüge ist schon darin, dass es Wohltaten gewesen wären. Also, der Mist von gestern wird angesichts drohender Verschlechterungen von morgen zu einer absolut verteidigenswerten Errungenschaft. Und wenn es so weitergeht, wenn irgendeiner dann da noch herkommt mit Hartz V, dann möchte ich wetten, sind die nächsten Demos, wir wollen Hartz IV. Es gibt so manche, die eine ganz dumpfe Ahnung haben, dass da irgendwas faul sein muss an diesen komischen Forderungen. Da war so eine Gruppe in Berlin, die hat sich Andiamo genannt. Die haben einfach Plakatspazieren getragen. Da stand begriffslos die Negation einfach mal drauf an dem, was da lacht. Da stand einfach drauf, alles für alle. Es gibt noch ein Argument, was auf den letzten Demos, vor allem auf den Landtagswahlen, wahnsinnig gezogen hat und was vor allem Attack breitgetreten hat. Nämlich, dass die Reform den Sumpf für den Rechtsextremismus bereitet. Wenn man sowas macht, hat man schon ein erstes Kunststück darin fertiggebracht, dass man vom Ausgangspunkt, wo ja viele Leute auf die Montagsdemo gelatscht sein mögen, dass nämlich die Wirkung von diesen scheiß Gesetzen ein ziemlicher Schaden der Leute ist, eine ziemliche Verelendung von den Haufen Menschen. Dass man das umdefiniert hat in eine ganz andere Sorte Beschädigung. Nämlich eine Beschädigung der politischen Kultur. Und das hat lustige Konsequenzen. Losmarschiert sind sie mal, zumindest als solidarische oder als Bündnispartner oder was auch immer, von Leuten, denen ziemlich ans Reingewirkt wird, und mit denen zusammen zumindest als, naja, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, wenn man da Gegner sagt, ist man schon ziemlich weit gegangen. Aber sagen wir mal, als Gegner zumindest von herzlosen Politikern. Nämlich den herzlosen Politikern, Neoliberale werden sie dann von denen auch noch beschimpft, namentlich von der Attac, in der SPD und CDU, die den Leuten das reinwürgen. Mit ihrem Argument Sumpf des Rechtsradikalismus, wo sind sie da jetzt gelandet? Von dem Standpunkt aus sind sie plötzlich die Verbündeten von den Figuren. Denn immerhin, die Parteien, die den Leuten den Scheiß einbrocken, Hartz I bis IV, nur die sind ja wenigstens demokratisch. Dabei könnten sie noch gerade an diesem Anlass Ihres Protestes mitkriegen, wie saudumm und verkehrt diese geglaubte Gleichung ist. Nämlich die Gleichung demokratisch gleich, das wäre gut fürs Volk. Da, wenn Sie sofort, kaum gucken Sie noch hier auf der rechten Seite, sehen noch ein paar Faschisten rumrennen, sogar auf ihren Demos. Wenn Sie sofort Partei und sagen, ja gut, Hartz IV ist zwar eine Verarmung, aber ist ja demokratisch beschlossen. Das ist die Logik, dieses saudummen Vorwurfs. Da sind Sie sich so einig mit denen, die Hartz IV eingebrockt haben. Jetzt zum Inhalt des Vorwurfs selber, muss man auch noch was sagen. Sumpf des Rechtsextremismus. Aus dem puren Fakt, dass ein Haufen Leute ziemlich elend sind, dass der Staat selber noch einiges dafür tut, dass die noch elender werden. Daraus folgt, jetzt muss ich sagen, leider gar nichts. Was folgen könnte allenfalls aus dem Urteil über dieses Faktum? Wenn sich die Leute ein richtiges Urteil aus dem Faktum bilden würden, ungefähr in der Tour, wie ich es heute Abend probiert habe, dann wäre es halt kein Sumpf des Rechtsradikalismus, sondern wäre es ein Sumpf des Kommunismus. Aber da wäre es auch nicht das Faktum, sondern dass sich die Leute überlegt hätten, woran die Scheiße, in der sie sitzen, eigentlich liegt. Dass es eben nicht so ist, dass das Wachstum nicht funktioniert. Dass es nicht so ist, dass Reichtum zu wenig da ist, sondern zu viel da ist. Dass es nicht daran liegt, dass die Politiker neoliberale Politik machen anstatt soziale Politik. Sondern dass eine notwendige Logik, eine notwendige Folge ihrer gelobten und geliebten demokratischen sozialen Marktwirtschaft ist, was dieses Elend notwendig macht. Und dass man es bloß dadurch vom Hals kriegt, dass man diese von mir anfangs mit dreimal Irrsinn zitierte Wirtschaftsweise sich besser vom Hals schafft. Also, dann würden Sie den Schluss ziehen, dieser scheiß Kapitalismus ist bloß eins, nämlich der Grund für Revolution. Wenn es ein Sumpf für Rechtsradikalismus ist, dann auch aufgrund eines Urteils, und zwar eines falschen Urteils, den die Leute über die Politik haben und den ihnen die Politik selber ziemlich nahelegt. Nämlich eines Urteils, das da lautet, das kann ja gar nicht sein, dass gute deutsche Politiker, ordentliche Führer, kann ich es gar gleich so ausdrücken, wobei die Führungsfrage in der CDU noch nicht ganz geklärt ist, aber man sieht ja, wie sie für führend sind, dass gute deutsche Führer sowas mit ihrem Volk anstellen, wodurch sie dafür zu sorgen hätten, dass eine anständige Benutzung des Volkes stattfindet. Dann muss es daran liegen, dass erstens die, die dran sind, keine ordentlichen Führer sind, sondern zum Beispiel als Neoliberale sich selber bloß die Taschen vollstecken, anstatt an Deutschland zu denken. Dass sie das Ausland bevorzugen. Also bevorzugen in dem Sinne, dass sie sich vom Ausland alle möglichen Sachen aufzwingen lassen, anstatt sich um Deutschland zu kümmern und seinen Fortschritt. Daran zu sehen, da kommen doch glatt unkontrolliert Polacken über die Grenzen und latschen auf unseren Äckern zum Arbeiten rum. Und das gute deutsche Volk, von dem der Staat eigentlich lebt, darf nicht. Also da muss der lauter solchen nationalistischen Schwachsinn als Urteil zu dem Zeug bilden, damit es Sumpf für den Rechtsradikalismus wird. Dann ist aber der Schwachsinn der Ausgangspunkt und nicht das Fakt der Armut und der Arbeitslosigkeit. Dann musst du felsenfest davon überzeugt sein. Und die Überzeugung ist für einen, der von Arbeit leben muss, eine ziemlich blöde. dass man am besten dabei fährt, wenn der Staat die Benutzung seiner Massen für den Reichtum der Nation stringent durchorganisiert. Dann hat nämlich jeder Arbeit. Und jetzt merkt man, wie schnell das faschistische Argument aus dem demokratischen Arbeitsplatzargument abgeleitet ist. Wenn die Mannschaft schon rumrennt und nichts anderes im Kopf hat als Hauptsache Arbeit, dann sind sie ziemlich schnell ein Material für einen Adolf. Der sorgt Arbeit für alle und wenn es Arbeitsdienst ist. Da hat er nämlich eine Bagage vor sich, die bei Arbeit nicht mehr danach fragt. Na, was nutzen wir der ganze Mist? Sondern die bloß noch danach fragen, hat Deutschland dann seine ganze Bagage in Benutzung und dann zeigt sie, dass Deutschland aber auch dem Rest der Welt, wo es lang geht. Wenn man sich so als Material seine Benutzung bloß noch sieht, ein Sautumsurteil über das, was mit einem passiert, ja, dann ist man schon ein Sumpf des Rechtsradikalismus. Aber der Sumpf ist ziemlich unabhängig davon, wie elend so eine Figur faktisch ist. Gut, so viel zum Inhalt. Muss ich mich immer wegen aufregen über solche Deppen. Solche Figuren kriegen es ja tatsächlich hin, alle Subjekte durcheinander zu bringen. Also die Polen. Das Subjekt Kapital, sei es in Gestalt von neu existierenden Großgrundbesitzern in den neuen Bundesländern. Da gibt es welche, die wirklich 800 bis 1200 Hektar haben. Ja, da werden auf einmal in der Landwirtschaft wieder richtig Lohnarbeiter gebraucht, anders wie beim Kleinbauern. Damit sich dem seine blöden Spreewälder Gurken ordentlich rentieren, will er so wenig wie möglich für diese blöden Gurkenpflicker bezahlen, die dann auf den Gurkenbombern drauf sind. Die heißen Bomber, weil die mit so riesigen Flügeln über den Acker gezogen werden. Und da liegen die Arbeiter einer neben dem anderen und pullen da unten die Gurken raus. Denen will er halt maximal 3 Euro zahlen, weil er bisher keinen Deutschen dafür gekriegt hat. Oder sich die Polen geholt. Mit Hartz IV, sagen dieselben, ist im Fernsehen genauso gekommen. Jetzt, mit Vermittlung der Arbeitsagenturen, habe ich zu 80% Deutsche auf meiner Bombe liegen. Wie geht die Fortsetzung? Aber ich muss mit der Agentur reden, ich habe ein Angebot aus Polen, die kommen jetzt für 2,20. Also, die Typen tun alles, um die Arbeit so billig wie möglich zu kriegen und holen sich deshalb jeden, egal wo er herkommt, wenn sie nur dürfen. Der ihnen verspricht, die Arbeit so billig wie nur möglich zu machen. Senken dadurch den Lohn aller anderen genauso. Darum sagt er jetzt 2,20. Der will nämlich den Deutschen das nächste Mal bloß 2,20 bezahlen. Und hier vertauschen die Rechtsextremen genauso wie der normale Bundesbürger übrigens. Das, so in dem Sinn Rechtsextremen sind leider Gottes ziemlich viel von den Leuten, die hier rumlatschen. Wo der Staat sagt, das lässt er zu, diese Grenzöffnung. Die Polen dürfen rein und sonstige. In Spanien sind es dann Marokkaner. In Frankreich sind es irgendwelche Algerier und so weiter. Die lässt er rein. Weil der Lohndruck, den die ausüben, den Billiglohn, den sie bloß kriegen, gar nicht schlecht sind für den Erfolg der Nation. Für ihr Wirtschaftswachstum und so weiter. Und dass wegen dem Erfolg ihrer kapitalistischen Wirtschaftsmacht die Benutzung von denen, wie die Opfer, die hierzulande dabei angerichtet werden, unvermeidlich sind. Sagen die, das Subjekt vom Elend ist deswegen nicht das Kapital, sondern das Objekt, mit dem das Kapital in dem Fall umgeht. Das sind nämlich die von demselben Kapital noch mehr verarmten Polen, die wegen ihrer Armut und ihrem Elend auf ihr 2,20 sich auf den Gurkenbomber legen. Jetzt erklären sie die zum Grund, dass ihnen hier etwas schlechter geht. Das ist deswegen so weit verbreitet, muss man schon mal dazu sagen. Weil sie diesen Mist nicht, und das haben wir mal nicht nur, von den Rechtsradikalen vorgebetet kriegen. Jeder kann sich an die Debatten zu den Reformen des Ausländerrechts erinnern. Das Boot ist voll und lauter so ein Scheiß. Die Wirtschaftsflüchtlinge, die wollen bloß daher, weil sie unsere gute Mark verdienen wollen. Dass die Ausländer dran schuld sind. Wann hier manches ein wenig elender wird und auch dran schuld sind, dass am Elend gespart werden muss. Weil da welche sind, die ihr Geld kriegen, obwohl sie als Nichtdeutsche gar keins verdient haben. Das kriegen sie von SPD, CDU, FDP und Grünen inzwischen erzählt. Und wenn, dann ist das ein Sumpf, auf dem der Rechtsextremismus wächst. Nämlich der sort Politik, die die schönen demokratischen Parteien machen. Okay. Zusätze, Einwände dazu? Es gibt noch einen schönen Punkt, den ich noch machen muss. Der Oberschlager dieser Demos, die ja deswegen Montagsdemos hießen. Wir sind das Volk. Aber gibt es zum Vorherigen noch was? Brauchst du sowieso ein frisches Weißbier? Könnt ihr noch schön überlegen. Also, noch Nachfragen, Einwände zum bisherigen? Ja, da könnte ich die Frage, wie dann bei einer Mehrzahl von Menschen, die noch zumindest glaubt, dass es ihr gut geht und dass ihr noch an Konsum etc. partizipieren kann, eine Revolution glücken kann, beziehungsweise wie viele Parts noch nötig sind, bis das Leid groß genug ist, dass diese Stimme umkippt und wie auch dann natürlich das Zweite, wie dann also die Vision der nachrevolutionären Welt aussieht, dass es besser klappt als im Ostblock 1947 beispielsweise. Aber das wird wahrscheinlich zu weit. Wie viele Fragen waren das jetzt? Mindestens fünf, oder? Also Prognosen über weitere Hartz-Ideen, die mache ich hier nicht. Da reicht deren Fantasie immer weiter als meine. Der Punkt, was war das Zweite mit Einsehen oder die Leute, die meinen, dass es ihnen noch gut geht? Ich denke, die Revolution früherer Art, so als ich begreife, basierten darauf, dass eine Mehrzahl von Armen gegen die Minderheit an Reichen rebellierten, mit äußersten Mitteln. Jetzt ist es aber so, dass eine kleinere Schicht abgespalten wird, wie ich es verstehe, von 20, maximal 40%. Während die Mittelschicht noch darum kämpft, um sich oben zu halten und sich vielleicht auch mit Konsum einigermaßen und sich eher dann unsolidarisch zeigen gegenüber den Armen. Das sind also schlechte Bedingungen für eine Revolution eigentlich. Eher Bedingungen, dass diese Armen, die dann vielleicht resistent werden, weggesperrt werden, weil sie zur Kriminalität auch gezwungen werden oder zu Gewalt in ihren Raum. Also diese Trennung ist eine der staatlichen Organisation dieses Elends, ist aber keine wirkliche ökonomische. Es mag sich ja mancher einbilden, dass es ihnen ja eigentlich nicht furchtbar viel angeht und dass es ja ziemlich blöd ist, wenn die Kosten für die Elendsverwaltung dauernd steigen und ihm seinen Lohn dauernd beschränken. Da macht er aber lauter Fehler. Erstens ist es nicht das Elend und die Lohnnebenkosten und so ein Scheiß, die ihm seinen Lohn beschränken, sondern das sind genau die, die ihn beschäftigen. Da muss man schon ziemlich einfältig sagen, ja, mein Gott, der bezahlt halt, was er kann. Da denkt er immer, was er muss. Und wenn er nicht mehr bezahlt, dann ist alles, was an Sozialkosten von meinem Lohn noch abgezogen wird, ein Geld, was ich nicht habe. Ansonsten käme natürlich auf die Idee, Na, für die produzieren wir doch den ganzen Reichtum mit unserer Armut. Wenn es ein wenig knapp ist für unsere Armut, dann müssen sie halt mehr rausrücken. Also auf dieses Gejammere von wegen, da wird man ja immer ärmer, gibt es bloß eins. Nicht warten, bis man elend ist, sondern rausholen, wo es geht. Also immer, wo der Staat sagt, da muss vom Lohn mehr abgezwackt werden, für die Sozialverwaltung muss man halt mehr holen. Und jede Lohnerhöhung wäre wunderbar für die Sozialkassen. Das ist die letzte Idee, auf den sie kommen, weil die Logik auch nicht der Abhängigkeit ist. Ich bin ja von deren Geschäftserfolg abhängig, damit sie mich beschäftigen. Das ist ja erstmal richtig. Der Haken ist bloß, dass sie das für absolut alternativlos erklären. Anstatt zu sagen, ja, wenn das so ist, davon bin ich abhängig. Und das Resultat ist deshalb, je mehr deren Reichtum zustande kommt, je mehr der wächst, desto mehr ist auf unserer Seite Elend und Armut angesagt. Ein weiteres Wachstum des Reichtums, und das wird heutzutage offen ausgeplaudert, ist gar nicht zu haben, außer über den Weg, dass die, die ihn produzieren, nämlich die von Lohn leben müssen, ständig ärmer werden. Ja, dann. Da muss man gegen die Abhängigkeit vorgehen, da muss man sie abschaffen. So, jetzt merkst du, hier kommt gar keine Trennung vor zwischen Elend und Nicht-Elend. Betroffen sind nämlich beide und an manchen Stellen merken sie es. Kaum kriegen sie was vorerzählt, was in den Betrieben los ist. Und zwar erfolgreiche wie nicht erfolgreiche. Ob es Karstadt ist oder FAG Kugelfischer. Karstadt sagen, die anderen haben uns wieder konkurriert, jetzt ist eure weitere Verelendung das Mittel, das Werk zu retten. FAG Kugelfischer sagt, wir haben die besten Bilanzen seit Existenz der Firma. Wir sind der absolute Weltmarktführer in allen möglichen Sorten Kugellagern und so weiter. Um diese Position zu halten und auszubauen, sind 30% Kostenreduzierung und Entlassungen notwendig. Da merkt man, es ist das allgemeine Rezept des Kapitals und nicht eine vorübergehende Notlage. Und was machen sie dann? Sie verweisen drauf, auf die Abhängigkeit. Und sagen, wenn wir diese Kostenentlastung nicht kriegen, dann müssen wir uns überlegen, ob wir dann nicht dort produzieren, wo wir es billiger kriegen. In Ungarn, in Polen und so weiter. Und dann kriegt er gar nichts mehr. Und alle, die sowas mitgeteilt kriegen, denken sofort dran. Ja, was ist denn, wenn die das machen, wenn wir dann rausfliegen? Und dann sagen sie nicht, naja, dann haben wir zwar ja Arbeitslosengeld und da müssen wir uns zwar ein wenig einschränken, aber dann gucken wir mal, was geht. Sondern dann sagen die sofort selber, huch, Hartz IV. Und das ist ein gewaltiges Druckmittel. Insofern ist es ökonomisch überhaupt keine Trennung. Staatlich organisiert, eine gewaltige. Aber genau diese staatlich organisierte Trennung schafft wieder das neue Verhältnis der beiden, dass es das absolute Druckmittel für die Beschäftigten wird. Also hätten die Beschäftigten von sich aus allen Grund, dieses Druckmittel abzuschaffen. Nicht betroffen bin ich nur in einem Fall. Wenn ich von meiner Kohle leben kann, wenn ich nicht arbeiten muss. Das sind aber auf der anderen Seite die, die den Druck dann ausüben. Eine andere Frage von Ihnen war ja, wie viele Hartz sozusagen noch nötig sein werden. Das heißt, wie viel Verelendung noch nötig ist, damit die Leute meintlich rebellieren. Da glaube ich, ist ja vorher klar geworden, dass das eben, dass sozusagen das objektive Elend nicht reicht, damit die Leute die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Dass man also, um mal vielleicht auch irgendwie auf einen konstruktiven Punkt zu kommen und nicht immer nur zu sagen, die Leute sind einfältig, doof, naiv oder saublöd. Dass man vielleicht probiert zu analysieren, was sind das für Mechanismen, die Leute halt die Sachen falsch betrachten lassen und wie kann man die aufdecken und wie kann man gegen die vorgehen, denn dass die alle einfällig und saublöd sind. Die Urteile, ich habe immer gesagt, die Urteile, nicht die Leute. Das würde ich mir auseinanderhalten. Die sich, glaube ich, für irgendwie. Schau, es gibt einen Spruch vom Valentin. Da ist er, glaube ich, in dem Sketch, ist er irgendein Gärtner oder sowas. Und will hier irgendwo im Garten rumbosseln und der verhandelt auch mit ihm, was er ihm zahlt. Und da gibt es einen wunderbaren Spruch, wo der Valentin sagt, Hallo, ich bin von Ihnen abhängig, nicht Sie von mir. Merken Sie sich Ihnen das? Da sagt jeder, huch, ist das komisch, das ist ja saublöd. Gleichzeitig wird vom Falschen gesagt, ein kluger Kopf, den Widerspruch mal so dahin zu sagen. Halt ein kleiner Satiriker. Die Sache ist so, der Spruch ist blöd. Dem anderen die eigene Abhängigkeit als Verpflichtung quasi hinsagen. Weil ich von Ihnen abhängig bin, haben Sie gefälligst die Pflicht, mit mir anständig umzugehen. Das macht das Lächerliche an diesem Valentinsketch aus. So, merkt ihr was? Die ganzen Montagsdemos hatten das zum Gegenstand. Es waren lauter kleine Valentins, die spazieren waren. Wir sind von der Wirtschaft abhängig, wir sind von der Politik abhängig. Zum Schluss haben sie gesagt, wir sind das Volk. Weil wir die abhängige Variable, die Manövriermasse von eurem Polit- und Geschäftsinteresse sind. Drum müsst ihr doch auf uns achten. Dazu sage ich, das ist ein wenig dumm. Aber nicht die Leute sind dumm, sondern der Spruch ist dumm. Überlegt mal, wie die Logik der Abhängigkeit geht. Dann haben die gar keine Pflicht, sondern da haben sie ihr Interesse und ihr seid Material. Ihr seid die pure Manövriermasse. Und dort drunter habt ihr zu leiden. Und dann ist es falsch, kann er nicht sagen, dumm, dann ist es schlicht und einfach falsch, hinzugehen und zu sagen, ich tue alles dafür, die beste Manövriermasse zu sein, die ihr je hattet, aber dafür manövriert er uns auch. Praktisch, weil du so angefangen hast. Praktisch ist, die Leute aufzuklären, aufzuhetzen. Was macht ihr da? Welche Fehler macht ihr? Was ist die Logik dieses Arguments, so wie ich es probiere? Wollt ihr unbedingt den Valentin ganz bitter ernst nachspielen? Was soll dabei rauskommen? Bestimmt nicht die Verhinderung einer weiteren Verelendung von euch. Also, das will ich schon auseinanderhalten. Ich habe nicht gesagt, das sind lauter Deppen, die da spazieren gehen. Die gehen mit lauter depperten Argumenten spazieren. Schon eine Differenz. Wenn ich die nämlich für deppert erklären würde, dann könnte ich sie gar nicht agitieren. Dann könnten sie gar nichts anderes machen als den Blödsinn. Da müsste ich einen anderen Schluss ziehen, damit ich sage, naja gut, dann soll es demnächst die Küchenschaben probieren, ob sie das besser hinkriegen auf der Welt. Wenn ich sage, das ist ein depperts Argument, da spekuliere ich immer ein wenig damit. Das auch nicht den Ehrgeiz wegen hat zu sagen, naja, also, das entspricht mir doch nicht. Ich bin doch nicht deppert. Das soll er sich halt überlegen. Gut, ihr könnt ja weiter überlegen, die Debatte ist ja gar nicht abgebrochen. Ich will eines der depperten Argumente nochmal durchmachen, weil das war der Schlager. Wir sind das Volk. Also, was sagt einer, wenn er mit der Parole rumrennt, wir sind das Volk? Ich rede jetzt erstmal nicht davon, was der sich da gerade zusammengereimt hat, sondern ich rede jetzt mal davon, was die Logik der Sache ist. Mal ganz getrennt von dem, was der sich denkt und getrennt von allen demokratischen Idealismen und so weiter, sich einfach mal überlegen, was ist denn eigentlich ein Volk? Das ist ein eigentümliches Ding. Volk hat für sich überhaupt keine andere Grundlage, keine andere Definition, als alle diese Figuren, die sich hier Volk nennen, sind einer Herrschaft untergeordnet. Volk fällt nämlich zusammen mit der Mannschaft, die auf dem umgrenzten Terrain, was sich dann Grenzen der Nation nennt, umeinander wuselt. Und das eine Gleichheit, eine Identität, die deshalb lustigerweise ganz schnell national heißt, nationale Identität, nur dadurch kriegt, dass sie alle wie sie gebacken sind. Ganz egal, was sie treiben, was sie für Interessen haben, was sie für ökonomische Mittel haben, ob sie Kapitalistin, Arbeiter, Hausfrau, Alt-Zweibezieher oder sonst was. Als Untertanen dieser Herrschaft was Gemeinsames kriegen. Nämlich, die müssen alle derselben Herrschaft gehorchen, sich an deren Regeln halten, an deren Gesetze, sind diesen also unterworfen. Diese Unterwerfung ist der ganze Ausgangspunkt und der ganze Grund für die Kategorie Volk. Logisch wäre also, wenn so Leute rumrennen und sagen, wir sind das Volk, dass sie von oben die Antwort kriegen, ja was denn sonst? Jetzt gibt es zwei Sachen. Also ich würde erst einmal behaupten, dass das zu einem Schlager einer Demo wird, hat in Deutschland historische Gründe, nämlich die Wiedervereinigungsgründe. In einem anderen Staat käme das so ohne weiteres nicht zustande. Da käme von oben wahrscheinlich ja gar keine andere Antwort als die, ja was denn sonst. Denn der Sache nach hast du mit Volk weder einen Anspruch definiert und schon gar nicht ein Mittel seiner Durchsetzung. Weil es ja überhaupt keinen anderen Inhalt hat, als wir sind doch dieser Herrschaft unterworfen. Da ist es, damit es klar wird, wäre es schon was ganz anderes, wenn Figuren über den Potsdamer Platz rennen, mit dem Argument, wir sind die Fluglotsen. Die Differenz fällt sofort jedem auf. Die würden nämlich sagen, passt auf, wir haben eine bestimmte Funktion, von unserem Job hängt was ab. Wir haben also die Möglichkeit, was zu unterlassen, und dann funktioniert hier so alles Mögliche nicht mehr. Das geht bei Volk nicht. Du müsst auch nicht sagen, ich unterlasse es jetzt, Volk zu sein. Ich will dann das machen, muss er auswandern. Da stört er die Herrschaft auch nicht. Der Gedanke, den viele haben, ist dieser demokratische Quatsch von wegen, das Volk ist der wahre Souverän in der Demokratie. Das Volk würde nämlich die Herrschaft beauftragen. Und dem ist bloß insofern was dran, als das Volk mit der Herrschaft einverstanden ist. Also die Herrschaft sozusagen beauftragt, jetzt herrscht mal schön. Das war es aber dann auch. Kenntlich ist der ganze Krempel übrigens wunderbar an einer Entgegnung auf die Montagsdemos, die populäre und bedeutende Deutsche unterschrieben haben, von Günter Grass über Arbeitgeberpräsidenten bis zu Marius Müller-Westernhagen. Die haben eine ganze Seite gekauft, wo sie oben drüber geschrieben haben, auch wir sind das Volk. Und dann haben sie gegen die Montagsdemos gehetzt, dass es nur so scheppert. Wir haben das Jammern satt. Und damit mit Deutschland wieder aufgeht, muss jeder völlig hinnehmen, was ihm die Politik antut. Das ist alternativlos und so fort. Und dann haben sie einen Übergang gemacht auf ihre Tour vom Rechtsextremismus zu wandeln. Und dann war es lustig, wie da plötzlich Volk vorkommt. Oben drüber schreiben sie auch, wir sind das Volk. Und mitten in der Anzeige steht drin, nur Vertreter einer Politik, die ihre Zukunft schon hinter sich haben. Da weiß jeder, wer gemeint ist. Nämlich die Rechtsextremen und die PDS. Die Fortsetzung ist jetzt lustig. Reden dem Volk nach dem Maul. Jetzt merkt man, wie die Beauftragung der Politik in der Demokratie funktioniert. Die ist nichts weiter als die Beauftragung einer Herrschaft zum Herrschen. Und um das sauber zu machen, ist in der Demokratie nichts verpönter als irgendwelche Interessen im Plebs zum Ausgangspunkt zu nehmen. Dann heißt das Volk plötzlich Plebs. Im Ideal ist es ein Ehrentitel. Das Volk ist die Beauftragung der Herrschaft. In der Praxis ist es Volk, wenn sich einer darauf beruft, was Niederes, Da darf man sich Gott nicht drauf berufen. Das ist der schlimmste Vorwurf, den es der Demokratie gibt. Populismus. Man macht etwas gar nicht aus Staatsnotwendigkeit, aus einer von den Interessen im Volk völlig losgelösten, nur seinen eigenen Aufgaben und seiner eigenen Raison verpflichteten Politik. Und da wird glatt behauptet, das ist das Verwerflichste, was eine Herrschaft machen kann. Von dem Standpunkt aus ist Volk was ganz Niedriges, dem man sich nie im Leben anbequemen darf. Die Herrschaften, die die Anzeige geschaltet haben, die halten sich selber für sowas Hohes. Also nicht auch wir sind das Volk, sondern wir sind das wahre Volk. Dass man denen schon aufs Maul gucken kann und auch im Maul reden. Das ist ja das Lustige. Und was ist deren Besonderheit? Wir sind welche, die der Politik ihr Lebtag noch nie mit ihren Interessen in die Quere gekommen sind. Sondern unsere Interessen gehen mit denen dermaßen konform, dass sie immer funktionieren. Also muss die Politik bei uns sich nicht um irgendein Interesse kümmern, sondern bloß ihr Zeug machen, dann fahren wir sowieso gut. Und das als Empfehlung für den Standpunkt des Volkes. In der Beurteilung der Politik haben die eigenen Interessen absolut nichts verloren. Sonst seid ihr ein Plebs und ein Sumpf für die Missbraucher von rechts und links. Aus dem Grund kämen normale Demokraten wirklich so ohne weiteres nicht auf die Idee, mit dieser Parole, wir sind das Volk, rumzurennen. Weil sie selber so eine Ahnung haben, da wer sich aufs Volk beruft, der kriegt sowieso die rote Karte. Von oben wie von unten. Aber es hat halt mal Montagsdemos gegeben. Die waren was ganz anders. Die sind eine Legende inzwischen. Und zwar, weil angeblich die Figuren, die 89 in der damaligen DDR montags durch die Gassengrenze und der SED zugerufen haben, wir sind das Volk. Und irgendwann hat die DDR nicht mehr gegeben. Und jetzt gibt es hier die Legende, der Ruf, wir sind das Volk, hätte eine friedliche Revolution bewerkstelligt. Das wäre dann der letzte Punkt unserer Ankündiger. Da fürchtet sich hierzulande kein einziger Demokrat davon. Weil deren Stellung zum Volk ganz simpel ist. Die ist nämlich genauso, wie ich sie vorhin mit dem Vorwurf Populismus gekennzeichnet habe. Die Leute sind kein Maßstab für unsere Politik. Der Maßstab heißt Standort Deutschland. Eine SED ist aber damals rumgewässert und hat sogar einen Staat angezettelt. Mit dem Argument, dass sie alle Ideale, die es in der Demokratie und im Kapitalismus gibt, wahr macht. Sie wären welche, die tatsächlich das wirkliche Volk bedienen. Das Volk würde die Maßstäbe für eine praktische Politik abgeben. Dass das bei der saudummen Abstraktion Volk, die bloß zur Herrschaft Bezug hat, sowieso immer ein wenig eine Lüge sein muss, ist eine Sache. Aber wenn Politik das sich selber zum Maßstab erklärt, zieht das Argument, wir sind das Volk, auch anders. Weil die gesagt haben, wir haben versprochen, auf euch zu hören. In der Demokratie hat die Politik ja versprochen, auf die gerade nicht zu hören. So, jetzt existiert die Legende, der Ruf ein Volk, wir sind das Volk, gleich mit dem Übergang, wir sind ein Volk, damals 89, wäre sowas wie die friedliche Revolution gewesen. Und das ist eine Legende aus einem einzigen Grund. Weil auch dieser Ruf hat nichts anderes aufgemacht als, wir sind die Untertanen einer Herrschaft. Es gab damals aber eine knallige Besonderheit. Es gab nämlich zwei Herrschaften, die behauptet hat, sie wäre von diesen Untertanen die Obrigkeit. Das eine war nämlich die alte DDR und das andere war die alte BRD. Die hat nämlich die da drüben immer behandelt, als wäre sie die eigentliche Obrigkeit von denen. Wiedervereinigungsgebot im Grundgesetz und so weiter. Und da haben die glatt ihrer DDR-Regierung mitgeteilt, hey Jungs, als Volk haben wir einen Bezug zu der Herrschaft. Und wenn ihr uns nicht passt, können wir glatt sagen, wir sind ja unter Umständen Untertan einer anderen. Dann gehen wir nach drüben, war die Auskunft. Und das haben sie ja massenweise gemacht, bis damals die Rewis denn das Handtuch geworfen haben, also diese Realsozialismen. Haben gesagt, nee, das mit Panzern aufzuhalten, machen wir nicht, wollen wir nicht. Wir haben ja gesagt, wir hören auf die und was ich für plötzlich gedacht habe, ist ja erstmal wurscht. Aber es war die Auskunft, als einziges oder als eins von zwei Völkern der Welt, können wir sagen, no, wir haben doch eine andere Herrschaft. Und nicht, was soll die Herrschaft, wir können unseren Scheißladen auch selber organisieren. Nein, die sind als Untertanen rumgelatscht, die gesagt haben, dann sind wir halt Untertanen von denen. Weil die haben sowieso keine Alu-Chips, sondern Mark. Und mit dieser Legende, das wäre eine friedliche Revolution und das müsste doch die Herrschenden furchtbar erschrecken, sind die Montagsdemos ins Leben gekommen und der Slogan, wir sind das Volk. Und dann hat sich hier die Politik überhaupt nicht erschrocken, sondern hat angefangen, die Demonstranten zu beschimpfen. Erstens, sie würden eine hehre Aktion der deutschen Nation, nämlich den Wiedervereinigungsdrang, der in diesem Volk drinsteckt, jetzt mit Füßen treten. Das wäre ungefähr das Gleiche, wie wenn jemand an einem Kriegerdenkmal pinkelt. Zweitens, haben sie die notwendige demokratische Auskunft gekriegt. Wir sind das Volk, heißt nichts anderes, als dass wir von euch zum Herrschen beauftragt sind und deshalb das Schlechteste, was wir machen könnten, wäre, auf euch und eure Interessen zu hören. Also Schnauze! Und damit war die Montagsdemo von Seiten der Politik auch erledigt. Okay, ich habe das jetzt relativ kurz gemacht, aber ihr könnt ja was dagegen sagen. Also auch wieder im Sinn von vorhin, ne? Perspektive und war wieder nicht der Punkt, die sind Deppen, sondern die machen einen knalligen Fehler. Die machen ihren eigenen Protest mit solchen Parolen von Anfang an zu etwas, was nie im Leben nur die geringste Wirkung auf irgendetwas haben kann. Weshalb dann auch spätestens nach den Landtagswahlen dann noch zwei Demos das Ding sang- und klanglos eingeschlafen ist, notwendigerweise. Hätten Sie sich was überlegen sollen, was für Sort Fluglotsen können wir spielen? Dann wären Sie nicht rumgerannt, wir sind ein Volk, wir sind die Produzenten des Reichtums. Wenn das so weitergeht, dann läuft hier gar nichts mehr. Soll ich so erinnern an die guten alten Sprüche? Alle Räder stehen still, wenn unser starker Arm das will. Fehler liegt, Volk ist keine Drohung, sondern eine Unterwerfungsgeste. Und wenn du irgendwas ändern willst, wenn du die zu was bringen willst, dass sie deinen Schaden unterlassen, dann muss der zumindest ein, und wenn er das tut, raucht es hinterher folgen lassen. Und nicht sagen, ja, ich bin doch sowieso bloß euer Untertan. Perspektive. Wenn jemand was daran ändern will, dann sollte alles dafür tun, dass möglichst viel von dieser Sort Argumente unter die Leute kommen. Also unser Angebot, hier gibt es ein paar Leute, die sich über diese Argumente streiten, was zu sagen ist, was falsch ist, was richtig ist, die das klären und die dann aber was unternehmen, damit es unter die Leute kommt, so beschränkt, wie man es mit den paar Leuten überhaupt nur machen kann. Da wäre jeder, der da mitmacht und hilft, ein paar unter die Leute zu bringen, ein Zugewinn. Weil je mehr das machen, desto mehr folgen nach und dann muss man halt gucken, was geht. Also das Angebot, jeden Mittwoch, wenn hier keine Veranstaltung ist, gibt es einen Diskussionskreis im U-Aster in der Belfortstraße, Nummer 9, oder? 24. 19.30 Uhr. Da hocken sich die Leute regelmäßig zusammen, überlegen sich, was ist da los auf der Welt, was läuft richtig, was läuft falsch, was hat man den Leuten zu sagen, damit sie Blödsinn, Dummheiten unterlassen und vielleicht auf den richtigen Gedanken kommen, deshalb unter Umständen ein bisschen mehr Erfolg haben mit dem, was sie wollen und so weiter. Und wie kriegt man das hin, dass das mehr Leute erfahren und dass mehr Leute die Kritik dann auch kriegen. Wer sich interessiert, erst einmal bloß an den Punkt zu klären, wie die Sache so läuft. Was an falschen Argumenten unterwegs ist, wie die Sache läuft, was der Begriff der Welt ist. Erst mal bloß das soll an den Mittwochen kommen. Zweitens, ich will schon was ankündigen. Am 24. November ist in der Uni eine Veranstaltung, ist auch ein Mittwoch. Die Veranstaltung beginnt wahrscheinlich um 19 Uhr, oder? Und da ist es den der Gruppe hier, der politischen Bildungsgruppe hier gelungen, Professor Wirth, Frau Professor Wirth, aus Bremen an Land zu ziehen, die mal ein wenig über das, was hier so ganz kurz am Rand angesprochen wurde, aufklärt. Demokratie, was ist das, wie geht das? Und nach dem, was ich weiß, auch ein bisschen am Material macht. Das, was ja der Ausweis der Demokratie sein soll, Wahlen. Nur vergleicht es einfach mal. Hier, Afghanistan, USA. Also was man an dem Aushängeschild der Demokratie, Wahlen, was man da alles über Demokratie lernen kann und wie Demokratie überhaupt funktioniert. Das wird bestimmt ein spannender Vortrag. Ich habe da schon einiges von der gehört und die gehört wirklich zu den wenigen Ausnahmen in den geisteswissenschaftlichen Fakultäten, die wirklich Wissenschaftler sind. Also, kann ich nur sehr empfehlen, die Veranstaltung zu besuchen. Ich könnte übrigens auch weiter sagen. Diese Veranstaltung ist halt Teil einer Reihe und hat auch noch keinen Ort, wir haben noch keinen Raum beantragt. Aber den Raum als alle Infos könnt ihr rufen unter www.politischebildung.net. Da findet ihr auch, wo wir uns treffen und laden. Also, nochmal die Webadresse für jeden. Da sind Veranstaltungen dann angekündigt. Treffen mit Thema auch zum Teil, oder? Also nicht nur Veranstaltungen haben Thema, sondern auch regelmäßige Treffen haben ab und zu ein Thema, was durchgesprochen werden soll. Also das ist www.politischebildung.net. Nicht de, sondern net, N-E-T. Ach genau, und der Vortrag wird mitgeschnitten und wird im Dezember bei einem zweiten Jahr okay, gibt es jetzt zu unserem Thema heute, Harz und der Protest dazu, gibt es da noch Nachfragen, Ergänzungen, Kritik? Also du hast die Frage beantwortet, wieso das mit dem Realzins das nicht geklappt hat. Das war die Frage. So. Nochmal genau. Diese Fragen sind immer etwas komisch. Also ich will es dir jetzt nicht unterstellen, aber ich sage einfach mal, was normalerweise damit los ist. Über die Fragen kann man sich locker unterhalten, wenn man über die Kritik von dem, was hier zugange ist, ziemlich einig ist, dann ist er übrigens auch total einfach zu beantworten. Aber normalerweise geht die Frage drauf, wie soll das neue System aussehen und impliziert schon gleich, oh, das ist doch Anerherrschaft, da werden die Leute anders gezwiebelt, drum auch der Vergleich mit dem realen Sozialismus. Und ob es ihnen dort besser geht, weiß doch keiner und so fort. Ist quasi eine Abwimmelfrage zur Kritik. Drum diskutiere ich die Frage durchaus, aber das ist eine Sache von 10 Minuten. Durchaus mit Leuten, wo man sich in der Kritik einig ist, weil sich aus der Kritik die Antwort auch ergibt. Am Anfang meine 3 Punkte zum Irrsinn. Ja, wenn der Kapitalismus so gestrickt ist, dass der Reichtum, der in wachsendem Maße geschaffen wird, im totalen Gegensatz zu den Leuten steht, die ihn brauchen und die er dafür schaffen, so löst man das auf. Nur ist andersrum der ganze Witz. Dann heißt, wie viel gearbeitet werden muss, nur in einer Hinsicht als Frage. Was braucht man? Kann man übrigens leicht feststellen. Da kann man sich inzwischen heute alle möglichen Luxusstandpunkte leisten. Man kann auch sagen, was hätten wir gern? Und dann kann man ermitteln, ja, was muss dafür wo wie gearbeitet werden. Um das zu organisieren, sage ich da eins, brauche ich heute schon bloß den Zentralcomputer von VW. Die machen intern nämlich auch nichts anderes. Intern machen die eine grandiose Planwirtschaft. Wir haben ungefähr 167 Werke auf der ganzen Welt und dazu müssen an den Ecken das rauskommen, an den Ecken muss das rauskommen, an denen das. Und zwar pro Tag so und so viel Stück, da müssen die Dinger zugeliefert werden, machen sie eine riesen Logistik auf und liefern den Scheiß sogar noch just in time an die Bänder. Und da kommt genau das raus, was ihre Planung ist, obwohl die Stücke aus der ganzen Welt dahin zusammengefahren werden müssen. Das bräuchten wir doch noch nicht einmal. Und da sagt auch eine Planwirtschaft soll nicht gehen. Also jeder hockt am Internet, was hätten wir gern, und dann rechnet man aus, wie viel Arbeit es wäre. Und wenn dann rauskommt, ja, da müssten wir 12 Stunden am Tag arbeiten, da können sich die Leute überlegen, naja, brauchen wir den ganzen Scheiß, den wir da angegeben haben? Und wenn wir brauchen, muss man halt 12 Stunden arbeiten. Aber das, was die Menschheit für ein saubequemes Leben heutzutage bräuchte, bei der Produktivität, die zustande gekommen ist, ich glaube, mehr als 10 Stunden in der Woche müssten wir wirklich nicht mal lohnen. Verstehst, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Da brauchst du keine Herrschaft und gar nichts. Das ist eine Frage einer logistischen Organisation. Aber mit Leuten, wo man sich über die Kritik nicht einig ist, geht es dann immer weiter. Und wer organisiert das? Wer hat denn den Daumen drauf? Und wenn einer den Daumen drauf hat, kann er gleich schon wieder jemand ausbeuten. Ja, warum denn? Ist doch ein saudummer Zweck. Wenn ich mit allen Leuten zusammen mir das zurecht organisieren kann, dass jeder gut lebt, warum soll ich dann auf die Schnapsidee kommen? Jetzt muss ich aber auch einen ausbeuten. Außerdem merken es die Leute auch, da sagen sie, hallo, grüß Gott, was machst du für einen Scheiß? Da funktioniert doch das auch gleich nicht mehr. Und da gibt es die Nächsten, die sagen, ja, ob da die Leute überhaupt noch was schaffen. Ja, das gehört schon zusammen. Arbeit ist eine Notwendigkeit, wenn man ein bisschen was haben will. Wenn sie nicht schaffen wollen, haben sie es halt nicht. Ja, die saudumme Notwendigkeit, wenn sie einsehen, wenn sie so einen Blödsinn einsehen wie heute. Einen Arbeitsplatz muss man haben. Das sehen sie ein. Der hält keiner für verrückt. Aber dass man erwähnt 10 Stunden in der Woche arbeitet, damit es am anschließend gut geht, das sollen sie nicht einsehen. Also da glaube ich ja lieber an den Weihnachtsmann. Die haben das halt nicht gemacht. Die haben Geld für ein klasse Transmissionsriemen einer staatsnützlichen Produktion gehalten. Die haben auch gesagt, die Produktion ist dazu da, Geldüberschuss zu produzieren. Der gehört doch nicht dem Privaten, sondern der gehört dem Staat. Und das ist für den Staat das Mittel, dann furchtbar viele Wohltaten über die Leute auszuschütten. Und da ist schon der ganze Wahnsinn offensichtlich. Erst trennt man sie von dem Reichtum, den sie produziert haben. Und sagt, das Resultat wird als Geldgrößen in Staatshand gesammelt und der schüttet dann über die Leute, die er vorher vom sachlichen Reichtum getrennt hat, wieder das Füllhorn aus. Ist ein Gaga. Aber ich will jetzt nicht den realen Sozialismus durchmachen. Diesen toten Hund, das ist wissenschaftliches Interesse, das zu klären, kann man mal machen. Aber jetzt in 5 Minuten in so einer Veranstaltung nicht. Es gibt übrigens ein saugutes Buch dazu, gibt es von der Büchertisch zu erhalten. Ende der Sowjetunion und da ist der ganze reale Sozialismus mit seinen Blödsinnigkeiten erklärt. Das Buch ist wirklich klasse, wenn es einer wirklich wissen will. Der Sache noch haben sie gesagt, wir machen einen Kapitalismus, wo aber der Staat dafür sorgt, dass der Kapitalismus nicht identisch ist mit der Armut der Leute, sondern dass das, was wie im Kapitalismus als Geldreichtum geschaffen wird, dem Staat für Wohltaten zur Verfügung steht, als dem privaten Idioten, der sowieso das Weltgesetz immer bloß hinter seinem Rücken hat und wir holen es vom Bauch. Aber bitte schön, zu der Frage empfehle ich wirklich das Buch. Das ist erstklassig. überhaupt, es gibt ja vorne Bücher, die noch ein paar Bücher, die sehr zu empfehlen sind, zu dem Ding zum Beispiel Das Proletariat. Das absehbare Ende einer Karriere oder wie der Untertitel heißt. Da ist alles aufgeführt, wie Lohnarbeiter sich auf den Marsch gemacht haben, zu Gewerkschaften, zu Parteien, zum Bekenntnis zum Staat, bis hin, dass zum Schluss nicht mehr Proletarier übrig geblieben sind, sondern ein Volk, was bloß einen Arbeitsplatz ans Interesse hat. Zu dem Thema auch sehr zu empfehlen. Okay, gibt es sonst noch was? Also, dann hören wir für heute auf. Wie gesagt, seid herzlich eingeladen zu dem Vortrag von Professor Dr. Wirth. Der wird bestimmt